Ich habe auf Connect gedrückt. Somit sind wir da. Bei Nummer, oh mein lieber Herrgott, 14. Auch wenn 13 bis jetzt verschollen ist. Das Spieleabend. Hallo René. Hallo, ihr Alex. Jetzt hätte ich dich fast Jan genannt. Wenn das dir Jan dir nicht mal übel nimmt. Naja, also verschlechtern wird es nicht von Jan. Gut. Hallo Bärlein. Hallo Alex. Hallo Angbo. Hallo Alex. Hallo Elsbotto. Boswar. Boswar? Das war französisch. Nee, das kann ich nicht so gut, vor allem gar nicht reden. Damit voll, na egal. Der René ist da, du musst heute still sein und brav. Ja, eben, ich bin da und ich bin der, der immer auf darauf achtet, dass alle still und leise sind. Genau. Weil dann, damit ich nämlich reden kann. So sieht das aus. Und da wir Anstand haben und dir nicht ins Wort fallen, ne? Ja, genau. Ordentlich, ja, brave, ja, Menschen, wie wir sind. Jetzt muss ich doch diese. So, mein Computer sagt, da sind wir. Schön. Wir haben uns zusammengefunden zu einem sogenannten Spieleabend. Wollen wir vielleicht den Wikipedia-Artikel vorlesen? Zum Thema Spieleabend? Möglich, vielleicht gibt es das. Guck doch mal, ob es einen Wikipedia-Artikel zum Thema Spieleabend gibt. Also, wird schon spielen wollen. Ja, wir spielen. Es gibt also nur dumme Leute spielen, oder? Deshalb sind wir heute, warte mal, Spieleabend. Deshalb sind wir heute zusammengekommen. Suche nach Spieleabend in anderen Artikeln. Deshalb sind wir heute zusammengekommen, um mit unseren Hörern, mit unseren einfältigen Hörern zusammen zu spielen. Grandiose Idee. Wenn wir mit den Hörern spielen, dann wäre es aber besser, wenn die sich auch einfinden in unserem Chat. Gell? Ja, ich weiß, webchat.freenode.net war das, ne? Im Chat und Spieleabend, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, weil Alex und ich da durcheinander geredet haben. Im Channel Spieleabend. Spieleabend schreibt man übrigens nicht mit V. Abend. Abend. Advent. Spieleadvent. Ja. Hast du das jetzt in Skype reingepackt? Das habe ich jetzt gerade nochmal aus Skype in Skype reingepackt, ganz genau. Wow, jetzt bin ich verwirrt. Das haben wir letztes Mal schon gespielt und Alex, willst du vielleicht ein Spiel vorschlagen? Schön, dass wir aus diesem Off-Topic ein Topic machen. Ja, ich möchte zwei Spiele vorspielen. Oh. ihr seht schon, ihr werdet heute viel Spaß mit mir haben. Das eine war, ich habe noch nie Website. Vielleicht kennt ihr die. Nein, nee. Die einfach mal durcharbeiten. Okay. Aber ist das ein Spiel? Ja, da kann man ein Spiel draus machen. Okay, das muss man später nochmal erklären, weil ich habe keine Ahnung, wie oder. Nö. Na, du kannst doch bestimmt parallel zu unserem schönen Gespräch diese Webseite aufrufen, die in deinem Skype aufgegangen ist, richtig? Willst du jetzt einfach die Fragen als Vorlage nehmen und dann sagt einmal jemand richtig oder falsch? Ganz genau. Ach so. Wie du erfasst hab, gell? Das müssen wir nochmal einer erklären, weil so schlau bin ich dann doch auch wieder nicht. Na, das spielt sich einfach ein. Das habe ich das letzte Mal, als ich auf diese Seite gestoßen bin, mir gedacht, das ist doch die perfekte Seite für unseren tollen Spieleabend. In deiner Alex-Sprache, das ist doch die perfekte. Das ist doch die perfekte. Das ist doch. Ja. Ja. Ich schreibe mich da jetzt an. Hi. Weil es gibt. Wo muss ich mich denn da anmelden? Du musst dich da gar nirgendwo anmelden. Du hast gerade in deinem Skype-Fenster zu unserem Gespräch einen Link bekommen. Frauen und Technik. Meieiei. Und so. Den musst du einfach nur mal kurz anklicken und dann geht bei dir irgendwo eine Seite auf und dann hast du da eine schöne grüne Seite. Wer doch nochmal irgendwie mit uns in Verbindung treten will, der darf das immer noch auf freenode.net tun, da wir gerade einen Anstieg von, ich sag mal, 600% an Hörern hatten. Will ich das gerade nochmal erwähnen. Das ist sehr schön. Ich habe das immer wieder auf Connect gedrückt. Ein bisschen die Quote fälschen. Webchat und freenode.net Channel. Oh, viele Arbeit. Für die, die tatsächlich im Chat schon zu uns gefunden haben, habe ich auch nochmal die schöne Webseite gerade im Chat verlinkt. Ja. Ja. Wollen wir nicht einfach anfangen? Stellt ihr das mal. Ich klinge mich da aus. Du klingst dich da aus? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Ja, ich finde das nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich sage doch mal einfach eine Seite, wo da also du findest doch unser Skype-Gespräch, richtig? Ja. Und da steht doch auch ganz viel geschrieben, richtig? Soll ich mit einer kleinen Pauseneinlage überbrücken? Du kannst ja zum Beispiel schon mal einen schlechten Witz erzählen, genau. Sehr schön. Ich leite Bärlein mal kurz zu dem Link, weil ansonsten, Bärchen? Ja, mach einen Browser auf, also Firefox. Oder was auch immer du nutzt, um irgendwie ins Internet zu gehen. Ja, Moment. Schreib www.ich-habe-noch-nie. Moment. www.ich-habe. hb-noch-nie.de. So. www.ich-habe und dann? Ich habe noch nie. Jeweils ein Minus dazwischen. Ach so. So, ja. Oh Gott, jetzt haben die ganzen Hörer. Jetzt hat mich den René rausgebracht. Ich habe es geschafft. Wie schön. Was ist süß, ist in der Wüste was ist süß in der Wüste? Und beige. Süß in der Wüste und beige. Und Karamell. Was liegt am Strand und kann nur schlecht reden? Zweiter Wert von schlechten Witzen. Wie finde ich das denn? Eine Nusche, richtig. So, ich glaube, jetzt habe ich genug überbrückt. Wer will auch keiner hören. Und ich glaube, selbst Bärchen hat jetzt zu dem, was ich gerne spielen möchte, gefunden. Hat jeder von uns die Seite auf? Ich habe jetzt verschiedene Optionen, natürlich. Ja, richtig und falsch, das ist gut so. Ja, da steht richtig und falsch, unter irgendeiner Frage, richtig? Falsch. Ich mach mal wieder. Geh mal. Ja, da werden mir jetzt bald Spiele angezeigt. Also die, das ist verkehrt. Also wenn das Internet so kompliziert bleibt, kann ich einfach nur sagen, das Internet hat keine Zukunft, oder? Das Internet hat keine Zukunft. Nee, das setzt sich nicht durch. Niemand braucht Rechner über 64 Kilobit. Jetzt wird das mal richtig falsch. Arbeitsspeicher. Ja. 64 Kilobit. Nee, Kilobit. Ich bin noch ein betrunken Auto gefahren. Sehr schön. Und dann steht da drunter richtig falsch. Genau. Sehr schön. Ja, wir sind tatsächlich jetzt auf einer Wellenlänge. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr. Wir haben das Internet doch verstanden. Wir brauchen doch mehr als wie viel Speicherplatz? Ich weiß nicht. Also diese 10 Minuten waren bestimmt schon so 30 Megabyte. So, darf ich vielleicht die erste Frage? Wie funktioniert das jetzt? Wie spielen wir das Spiel? Das steht da unten drunter. Ach so, echt? René, ist dir Lesen beigebracht worden, Hasi? Hasi? Ach, ich bin das, ja. Ja. Da steht richtig und falsch. Oh, schön. Bei mir steht da noch Spielanleitung. Das ist eigentlich ganz einfach. Am besten seid ihr nicht zu zweit. Bei mir auch nicht. Echt nicht? Ja, wir müssen mal runterscrollen. Aber, ach, egal. Jan, nee. Hörst du jetzt endlich auf, mich Jan zu nennen, sonst bin ich beleidigt. Ja. Danke. Genau, Jan, jetzt lese mal vor. Am besten, ihr seid mindestens zu zweit. Das Spiel kann man auch mit beliebig vielen Spielern spielen. Ihr bekommt oben eine Frage eingeblendet. Trifft der Sachverhalt auf euch zu, klickt ihr auf den Button richtig. Und die nächste Frage erscheint. Trifft der Sachverhalt hingegen nicht auf euch zu, so klickt ihr auf den Button falsch. Und nehmt einen guten Schluck von einem alkoholischen Getränk. Normal. Afri-Alkohola? Wirkt bei dir, ja. Insofern wunderbar. Okay. Ja. Natürlich könnt ihr Spiel auch ganz ohne den Genuss von Alkoholiker spielen. Das ist ganz eure Entscheidung. Und langweilig. Hätte ich das gewusst. Ich bin schlecht vorbereitet. Ja, das ist auch gar nicht langweilig, weil da sind total lustige Sachen dabei. Ja, das glaube ich dir aufs Wort ein bisschen. Da wollen wir nicht einfach anfangen? Ja. Ja. Alex, fang mal an, mir eine Frage zu stellen. René, ja. Ich habe noch nie jemanden das Leben gerettet. Richtig. Schön. Den hast du dir aber schwer vorgenommen, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Obwohl, wenn Silvi über... Nee, lassen wir das. Menschen. Menschen. Ich habe noch nie daran gedacht, eine Nonne oder ein Mönch zu werden. René, du hast bestimmt schon daran gedacht, eine Nonne zu werden, gib's zu. Ja, aber wenn eine Nonne, dann aber mit so richtig dickem Buckel. Mit so richtig dickem Buckel und dann aber so richtig gekrümmt und wie eine Hexe aussehen. Das waren aber die Glöckner. Ah, shit, das waren die Glöckner, ne? Das ist eine andere Berufsgruppe. Hatte ich verwechselt. Na gut, dann doch nicht. Ja, Mist. Okay, dann noch eine. Weil das, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt mal so lange mit einem, bis irgendwie ein falsch kommt. Wenn René jetzt natürlich irgendwie... kommt doch vorhin schon... Ach nee, Quatsch, das war ja... Ein Kater hatte, der über den ganzen Tag angehalten hat, dann darf er sogar noch eine Frage beantworten. Nein. Sehr gut. Obwohl, wir hatten mal eine Katze, aber das ist eine andere Geschichte. Hat die über den ganzen Tag gehalten? Nee, die ist am Abend gestorben. Die haben wir vergessen, Fressen zu geben. Frohlich. Die hatte für einen Frohlich zu wenig. Und da gehen so Katzen leider kaputt. Hat also keinen ganzen Tag lang gehalten. Die hat die Katze kaputt gemacht. Weiter, Alex. Nee, René, damit hattest du ein falsch und bist somit den Moment erstmal raus. Wer will als nächstes? Ich will als nächstes jemanden fragen. Du willst als nächstes? Wer als nächstes? Genau, nimm ruhig mich. Steffi. So, Angie. Okay, Renate. Du hast noch nie bei einem Lied laut mitgegrölt und die Musik ist ausgegangen. Ich habe noch nie bei einem Lied laut mitgegrölt und die Musik ist ausgegangen. Richtig oder falsch? Ach so, das ist direkt falsch, weil. Ich bin echt jetzt? Ja, ich bin Musiker. Und auf einmal ist die Musik ausgegangen und. Wenn die anderen einfach aufhören zu spielen, da ist die Musik aus. Ja. Also müsste ich jetzt theoretisch weitermachen, ne? Ja, eigentlich schon, aber jetzt wäre die nächste Frage gewesen, ich habe noch nie cool getan, um jemanden von einem anderen Geschlecht zu beeindrucken. Das hättest du auch mit falsch beantworten müssen, denn du bist aussehen, bei euch gibt's nur ein Geschlecht. Ah, nee, das ist nicht wie bei den Zwergen. Die mit den Bärten sind die Frauen. Sehr cool. Ja, jetzt bist du dran. Ich habe noch nie... Ach, wen frage ich denn überhaupt? Ich frage mal den Spotto. Ist der überhaupt da? Ich mix mir gerade noch eine Bestrafung, aber ja. Okay. Mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe noch nie von zwei Seelen ach wohnen in meiner Brust gehört. Nochmal zwei Seelen ach wohnen in meiner Brust, falsch, kenne ich. Kennst du, gut, dann musst du jetzt, glaube ich, gleich direkt trinken, ne? Oha. Guten Durst. Also, da mach mal hin. Ne? Was hast du denn gemixt? Hast du Tequila mit Zitronensaft und da drin noch ein bisschen Kaffee gemischt? Nee, rum mit Ginger Ale. Das geht doch eigentlich, das schmeckt doch lecker. Woher weißt denn du das? Also Ginger Ale schmeckt lecker und rum riecht so gut. Rum riecht so gut. Schmeckt auch an den Rumkugeln immer so lecker. Ja. Wie Rumkugeln? Was sind Rumkugeln? Weißt du wieder nicht. Nee, nicht in meinem Laden. Ja, aber das stimmt wohl. Ja. Das kann man trinken. Ja, kann ich mir so auch gut vorstellen. Damit darf der Spotto das Bärchen fragen, die da so stehen. Mhm. Hallo Bärchen. Du darfst übrigens mit Jana... Ich habe noch nie einen Jungen, ein Mädchen aus meiner Stufe Klasse geküsst. Keine Familienmitglieder. Das ist richtig. Okay. Ich habe mir noch nie etwas gebrochen. Das ist falsch. Oh, darf ich jetzt wieder trinken? Wenn du der Einzige mit Alkohol bist, würde ich sagen, du trinkst jetzt. Nein, das ist nein. Gute Idee. Sporti, du musst trinken. Du musst, nicht du darfst, du musst. Okay. Immer wenn irgendjemand falsch sagt, musst du mal trinken. Sehr gern. Finde ich eine schöne Lösung. Falsch. Nachdem wer das Bär dann ja vorhin auf die Seite gekämpft hat, darf die jetzt den René fragen. Oh, super. Ja, eigentlich dich, Alex. Ich spiele ja auch noch mit. Ja, hast du dich gerade vergessen, ne? Dann darf ich hier mit dem René gleich mich abkämpfen, okay. Ich bin mal ein übertrunken Auto gefahren. Das ist wohl wahr. Hast du ein Auto? Ich hatte Autos. Als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich beschlossen, hier braucht man keins. Mehrere Autos sogar? Ja, das erste habe ich verkauft, weil mein damaliger Freund seins auch verkaufen wollte, weil er sich ein neues anschaffen wollte und ich gesagt habe, das Auto wird aber nicht verkauft, das wird behalten und dann musste ich das erste verkaufen. Jetzt hätte ich fast gedacht, jetzt kommt so eine Antwort, aber wir wollten den Partner gehen und haben dann beide unsere Autos verkauft. Nee, weil das Problem meines damaligen Freundes war ein G-Problem und das Auto, was er ursprünglich danach hätte verkaufen wollen, war ja eins, was er so umgebaut schon fahren durfte. Und es wäre ja dann Unsinn gewesen, irgendwie weiterhin dabei zu bleiben, ein Auto zu haben, was er nicht fahren kann und ein Auto, was er fahren kann. Okay. Außerdem hat er immer die tollen Parkplätze gekriegt. Er hat es sogar noch besser. Er arbeitet in Trier und da hat er es nicht besser. Doch, weil er wohnt da nicht. Und okay. Er fährt auf seinen Parkplatz, der 500 Meter vom Eingang seine Arbeitsstätte weg ist. Das ist ein für ihn gekennzeichneter Behindertenparkplatz und er hat jeden Morgen, gönnt er sich den Spaß, eine Viertelstunde, bevor er eigentlich eintreffen müsste, da zu sein, weil er weiß, sein Parkplatz ist von jemandem belegt, der zu dem Bäcker will, der da direkt nebendran ist und nur kurz Brötchen holen will. Und er gönnt sich jedes Mal und holt einen Abschleppwagen. Wer fragt denn wen, welche Frage als nächstes? Ich frage, ob er in der Saarstraße gearbeitet hat. Ich frage doch weiter, oder nicht? Ja, genau. Wer dann fragt ihr Alex weiter? Ich habe noch nie für das gleiche Geschlecht geschwärmt. Oh, und da sind wir auch schon raus und ich darf den René fragen. Ein Falsch. Juhu, ein Falsch, du darfst trinken. Yes! Du musst trinken. Ja, so René, ich wurde noch nie aus einer Bar oder Disco rausgeschmissen. Jetzt bin ich reingekommen. Das ist unfair. Stimmt, ich war noch nie drin. Ja. Ich habe noch nie mehr als 2 Stunden mit einem Freund oder einer Freundin telefoniert. Das als Podcaster. Telefonieren oder skypen? Das ist, du hattest einen Telefonhörer in der Hand, gehen wir davon aus. Na, dann stimmt das tatsächlich. Wusste ich doch, dass wir hier weiterkommen. Ich habe noch nie illegal Musik oder Filme aus dem Internet heruntergeladen, gehört, geguckt. Wenn einer unserer 2 Zuhörer von der GEMA ist, sage ich richtig. Gut, richtig, natürlich richtig. Ja, na klar. Es ist auch nicht von der GEMA, der dir dann irgendwie was will. Es sind dann bestimmt irgendwie ein paar andere Leute, die dann was wollen. Aber ich habe noch nie anwaltliche Hilfe benötigt. Ja, dann schon. In Bezug auf meine letzte Frage, stimmt. Hast du deine Eltern verklagt, weil sie dir zu wenig Taschengeld geben? Kann ich übrigens immer noch. Hast du denn ansonsten schon mal anwaltliche Hilfe benötigt? Ist es eine neue Frage oder darf ich verschweigen? Wenn du dich selbst damit belastest, hast du das Recht zu schweigen. Ja, dann ist der René jetzt mal dran, den Angbo Fragen zu fragen, ja. Wenn er das verschweigen möchte. Ja, das war eine ganz wichtige Sache. Muss das Botto jetzt auch trinken? Ja, der muss trinken. Ja, das stimmt. Quasi falsch gesagt. Das war eine ganz böse Sache von mir wegen Medien und so. Und da hat. Nee, ist egal. Angie. Ja. Ich habe noch nie cool getan. Achso, nee, das ist eine blöde Frage. Das ist bestimmt mit falsch drauf. Ja, stimmt. Ich habe noch nie mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist falsch. Ich arbeite jetzt freier Grafiker und. Alles klar, richtig. Warte, ich habe noch nie einen Prominenten getroffen. Spotto, trinkst du? Das ist auch falsch, denn Bernhard Hohecker zählt. Bernhard Hohecker ist nur ein D-Prominenter, der sich immer in andere Sendungen reinschleicht und keine eigene hat. Der zählt nicht. Weiter. Hey, der hat auf der Games Convention Counter-Strike gezockt. Also, das fand ich schon ziemlich cool. Echt jetzt? Der war gar nicht mal übel. Ja? Ja, ja. Der macht das. Deshalb hat er eine Glatze, der hat keinen Bock, sich zu rasieren und hat deshalb so ein Haarausfallmittel benutzt, dass er sich nicht mehr rasieren muss am Kopf. Der zockt Tag und Nacht. Was das jetzt mit CS zu tun hat, weiß ich zwar nicht, aber. Nein, er zockt halt den ganzen Tag und hat keinen Bock mehr, sich zu rasieren. Der beschüttelt sich auch immer eine Pizza und kriegt den durchs Fenster reingereicht. Der beschüttelt sich eine Pizza. Der beschüttelt, habe ich das gesagt? Der beschüttelt sich eine Pizza. Macht man das nicht mit Keksen eigentlich? Aber erst, nachdem man die gegessen hat. Das ist der Alkohol, den ich hier gerade zu mir nehme. Trinken muss. aus der Alkohol ins Porto trinkt. Wo wir bei dem Punkt wären, wir sind alle nur ein Alex-Kopf. Ja. Okay, du wolltest mir bestimmt noch eine Frage stellen, René. Ja, stimmt. Angie. Ich habe, Klammer auf, noch, Klammer zu, nie die Schule geschwänzt. Das ist auffallend. Ich bin zwar schon eine ganze Weile raus und da glaube ich, ich zähle das ein. Ich glaube, wir sollten mal weitermachen. Ich glaube, ich frage jetzt mal den Spotto, ne? Ja, den Spotto. Ich habe mich noch nie über unfreundliche, unhöfliche Menschen geärgert. Menschen? Falsch. Würde ich auch sagen, wenn ich trinken ich wollen würde. Ich möchte in diese Frage bitte lautstark einfügen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal jeder drei, ne? Auch gut. Und dann gucken wir mal, wie lange Spotto durchhält. Bald muss ich das Glas nachfüllen. Ich habe mich noch nie beim Sex blamiert. Ja, René, du kannst jetzt natürlich, egal. Ich habe noch nie Dinge gesehen, die nicht existieren. Ich habe Star Wars zum Beispiel gesehen. Dann ist es falsch, das heißt, du musst trinken und ich gebe dann... Doch, nö. Man darf trinken. Er muss nicht, weil Star Wars als irreal zu sehen ist. Der Film ist ja eigentlich als solches existent und real, weil den gibt's ja. Ja, richtig, aber kommt drauf an. Sporte, darf ich dir eine Zusatzfrage stellen? Hast du ein Jedi-Schwert zu Hause? Nein. Dann hast du wohl auch noch nie Star Wars gesehen. Das heißt, du darfst eigentlich gar nicht trinken. Aber ich hatte schon mal Fieberwahn. Das zählt auch. Echt jetzt? Da kann ich euch mal sagen, mein Sohn, der hat ganz, ganz viele Star Wars-Figuren. Nerd. Trinken. Nachdem er getrunken hat, darf er Bärlein Fragen fragen. Ja. Okay. Bärlein, ich frag dich Fragen. Okay. Wollen wir so machen? Mindestens drei, aber bis halt jemand falsch sagt, weil dann wird es einfacher für den Sporty betrunken zu werden, meine ich. Ja, wir können so die drei Strike-Regel anwenden. Dreimal falsch oder so. Ja. Wuhu! Also, Bärchen. Richtig oder falsch? Ich bin noch nie betrunken in einem fremden Bett aufgewacht. Falsch. Oh, du bist noch betrunken aufgewacht. Bärchen, es zählt nicht. Also, ja, ich weiß schon, ich müsste richtig sagen, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, es zählt nämlich nicht, ein Doppelbett zu haben und sich dann einmal im Schlaf umgedreht zu haben. Und auf der anderen Betthälfte aufgewacht zu sein, das zählt nicht. Aber das ist doch das fremde Bett. Aber es ist ja im Prinzip dann... Nee, trotzdem, nein, ich bleib bei falsch natürlich, weil das ist falsch. Okay, ich habe mich, in Klammern noch, nie in einen Lehrer, eine Lehrerin verliebt. Falsch. Dachte ich mir. Das heißt, du hast... Also nee, lass mir das. Ja, ich hab. Ja, wer nicht? Ich, jetzt mal klein laut, ich. Aber ja, du bei bist mir ja auch noch nicht so alt. Du hast ja auch noch ein paar Jahre. René kommt noch. Ich habe übrigens... Ja. Wortwitz. Ich hab übrigens noch nur noch 2 Jahre Schule, 2,5. Und dann bin ich mit dem Abi fertig. Siehst du? Massig Zeit. Ja, noch massig Zeit. Nee. Stell dir vor, morgen kommt irgendwie der Aushilfstraum Lehrer. Lassen wir das. Der dich davon überzeugt, Liebe auf den ersten Blick gibt es. Ja, wobei, also ich bevorzuge schon Lehrerinnen. Wobei, ich meine, das Blatt kann sich ja noch wenden. Ich wollte gerade sagen, also... Der überzeugt dich auch davon. Ich kann ja auch noch ans andere Ufer ziehen, sagen wir es mal so. Eben. Ja. Oder auf eine Klosterschule. Ja, wird dir keine Wahl gelassen. Bärchen, noch eine Frage. Ja. Ich habe noch nie geflirtet. Falsch. Damit hat Bella dreimal falsch gehabt. Also Spot, du weißt. Du musst dreimal trinken. Deswegen erwähne ich das. Dann überbrückt mal bitte ein wenig. Ja, weil jetzt muss ja Bärlein sowieso mich fragen, weil es war ja dreimal. Genau. Ich habe beim Autofahren noch nie geflucht. Ja, leider falsch. Warum leider? Das darf man doch. Ist doch nicht verboten. Nicht zu suchen? Ja, ich auch. Weiter. Ja, jetzt gerne keinen Grund zu finden. Jetzt kommt eine doofe Frage, weil das ist eigentlich für einen Mann. Macht doch nichts. Ist alle kein. Vielleicht habe ich das trotzdem. Ja, ist dann richtiger. Ich hatte noch nie eine Erektion im Schwimmbad. Alles ist doch was für dich. Hatte ich noch nie. Aber zwecks der Sexismusdebatte, du hättest das Recht, eine Erektion im Schwimmbad zu haben. Aber nur eine ganz kleine. Ja. So, weiter. Ich war noch nie in einer Table-Dance-Bar. Zählt, wenn sie geschlossen, also ich war in einer, während sie geschlossen war, also nicht offen hatte. Zum Vorstellungsgespräch. Ich wollte gerade sagen, Bewerbungsgespräch, ne? Nee, jemanden abholen, der Feierabend gemacht hat. Nee, das zählt nicht. Ach komm, sie war drin, also von daher. Naja, mir ist egal. Hm. Ja. Na gut, dann frage ich jetzt, mich. Wieso waren da schon dreimal falsch? Achso, nee, war nicht, war zweimal, ne? Oder? Naja. Ja, eben, hey, dreimal. Dann muss ich nochmal, ja. Ich habe noch nie jemanden eine falsche Telefonnummer gegeben. Falsch. Wissentlich oder? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch kennt heutzutage und überhaupt deutschlandweit. Es gibt irgendwo im Hessenland ein Missionswerk Werner Heukelbach. Und die hatten in den 90ern ein Telefonband laufen, da konntest du eine Telefonnummer anrufen und dann hast du eine Telefonpredigt vorgelesen bekommen. Und du bist immer irgendwo mitten im Band, bist du irgendwo angekommen. Es war völlig wirr, also mitten im Satz im Zweifelsfall. Gibt's die Nummer noch? Weil dann weiß ich nämlich, was ich das nächste Mal eintrage, wenn ich irgendwo auf irgendeiner Internetseite eine Telefonnummer angeben muss. Es gibt leider da irgendwie nur noch eine kostenpflichtige Nummer, die irgendwie, also 0100 irgendwas Nummer. Früher war das noch eine ganz normale Festnetznummer. René? Ja. René, das wäre was fürs Callcenter. Ja, stimmt. Notier dir das mal. Ja, mach ich mal. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute, die in der Eishalle irgendwie nach meiner Nummer fragten, dann sich eine Telefonpredigt anhörten. Ach, du warst tatsächlich auch mal in der Eishalle? Ich bin ja regelmäßig in der Eishalle. Regelmäßig in der Eishalle, so zu Jugendzeiten. Kannst du mir die Nummer gerade später nochmal notieren, bitte, Alex? Ich kann gucken, ob ich sie rausfinde und ob ich auch vielleicht diese Festnetznummer nochmal rausfinde. Weil es wird sie noch geben, aber sie werben halt heutzutage nicht mehr mit einer Festnetznummer, sondern irgendwie mit so einer kostenpflichtigen. Ja, die Kirchen sind ja auch alle klamm, von daher, die müssen auch ein bisschen was verdienen. Ja, insofern bin ich dann jetzt an der Stelle aber raus und frage den René lustige Fragen. Ja. Ja, ich habe noch nie... Übrigens, ich darf nur kurz was erzählen. Immer wenn mich im Rewe oder im Real jemand fragt nach meiner Postleitzahl, für so Zwecke, wo kommen unsere Kunden her und so weiter, gebe ich immer die Postleitzahl von Klein Borstel an. Wo ist denn das? Klein Borstel ist bei Hamburg. Bei Hamburg. Klein Borstel. Kaufst du immer in Läden ein, die gleich anfangen wie du? Wie bitte? Rewe und Real. Rewe und Real oder Riedel oder bei Riedel bin ich ja auch gerne. Retto, Renimal. Renimal. Renny. Und Riedel, ja. Mhm. 22337 ist es übrigens. 22337 Kleinbostel. Muss ich mal an. Weil man sich so schön merken kann, gell? Ja, eben. Und dann wundern die sich immer, warum kommen unsere Kunden aus Kleinbostel? Und ich habe denen dann ein Schnippchen geschlagen und träume dann nachts von sich den Haufen, die Haare raufenden Haufen raren. Sich wundern, warum die Leute aus Kleinbostel... Das ist doch heute mein Job. Wir sind heute beide ein bisschen wurscht und dünn, ne? Ja, da ist es aber auch besonders schön. Ja, wenn wir alle wurscht und dünn sind. Ja, ich bin unterwegs, macht mal weiter. Ja. Ich komme auch dahin. Gut, ganz kurz, ich habe hier ein Problem mit meiner Webseite. Sie will nicht so wie ich. Ja, soll ich dir vielleicht zur Abwechslung meine Frage stellen? Nee, ich will dich fragen. Weil das lustig ist, ne? Finde ich auch. Ich bin noch nie von zu Hause weggelaufen. Stimmt, obwohl ich bin mal zum Bus gelaufen zur Schule, aber das seht wahrscheinlich nicht, ne? Das ist damit, glaube ich, nicht gemeint. Nee, glaube ich auch nicht. Dann, richtig. Gut. Oh. Ich habe noch nie im Bett eines Familienmitglieds Sex gehabt. richtig, aber ich sage nicht warum. Ich habe noch nie bei einem Umzug geholfen. Richtig. Ich bin noch nie umgezogen. Volle Sau. Nee, in meiner Familie, die wohnen alle in den gleichen alten Häusern wie vor 100 Jahren noch. Die haben selben alten Kellerhöhlen. Kellerhöhlen würde ich das jetzt. Analsex? Ja, ich hatte noch nie Analsex. Stimmt. Ich habe mich noch nie über unfreundliche oder unhöfliche Menschen geärgert. Irgendwie hatten wir das eben schon mal. Ja, das hatte ich, glaube ich. auch da möchte ich wieder ein Lautstark einfügen. Jetzt muss ich doch die Wahrheit sagen, ne? Immer du hast muss mal jemanden angeplärrt, weil er unhöflich oder unfreundlich war. So richtig geplärrt, so wie ein Baby? Naja, nee, schon eher so, ey du Arsch, sei nicht so doof! Stimmt tatsächlich, ja. Ich muss einfach von Familie her, .de ist das, ne? Von der Familie her muss ich sehr höflich sein und, jetzt muss ich mich ja anmelden, das ist blöd. Du musst höflich sein, weil sonst? Weil sonst werde ich geschlagen mit einem Stock. Jetzt wieder den Rohrstock. Aha. Ja. Das ist richtig. Zucht gut. Und Ordnung. Ja, ja. Okay. René, magst du mich ein bisschen was fragen? Oder gerne. Ich habe noch dreimal richtig, also. Ja, dreimal richtig fünf, eben. Aber ja, fünfmal richtig. Gut, weiter. Kannst du noch ein bisschen fragen, also mir ist Wurst. Ich habe mir noch nie gewünscht, statt mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit ihrem besten Freund zusammen zu sein, Freundin. Jetzt muss ich falsch sagen. Na denn? Ja, was soll ich dazu sagen? Musst du dreimal falsch sagen oder musst du? Ich muss dreimal falsch sagen, damit. Na denn, musst du noch mir die Frage beantworten. Ich habe noch nie heimlich während des Unterrichts SMS geschrieben, gelesen. Falsch. Dann hast du jetzt schon zweimal falsch gesagt. Dann kannst ach du Scheiße, jetzt muss ich euch dann kannst du jetzt ne? Nochmal falsch sagen auf die Frage, ich wurde noch nie verhaftet. muss ich darauf jetzt antworten? Also du hast jetzt schon das zweite Mal dein ich antworte nicht, weil ich mich selbst belastet, Schoko gezogen. nee, es stimmt. Warum sollte ich, obwohl beim Star, nee, lassen wir das. Ich darf ja mal den Angbor fragen, weil wenn du dich hinterredest, darfst du ja mal den Angbor fragen. Ich darf das kurz nochmal erzählen. Beim Starbucks wollte einer mal die Polizei rufen, weil das war eine lustige Diskussion. Er ist 75 inzwischen und ich war damals 13 und er hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass die... Das war Sommer, das allererste Mal. Ja. Und er war 75. Er war 13. Oh, da hättest du doch eigentlich den verhaften sollen, oder? So, und er hat mich davon versucht zu überzeugen, dass die Planwirtschaft und die DDR so funktioniert haben, wie sie funktioniert, also gut funktioniert haben. Und okay. Da habe ich mit meinen zarten 13 Jahren natürlich widersprochen, was ich heute immer noch so tun würde. Und da hat er gesagt, weil irgendwann ist er dann laut geworden und im Starbucks habe ich dann auch angefangen zu schreien. Ich war 13. Letzte Woche. Wenn die Polizei kommt, ja, was haben sie denn gemacht? Wir haben uns über Marx gestritten. Oh nee, Planwirtschaft war Engels. Ja, und, Also fast. Aber tatsächlich ist es richtig. Ich wurde noch nie verhaftet. Einmal falsch habe ich übrigens noch. Alex. Na gut, Alex will nicht. Renate. Ich habe noch nie während einer Hochzeitsfeier gedacht, dass die Ehe nicht lange halten wird. Jetzt muss ich überlegen, ob ich überhaupt schon mal auf eine Hochzeitsfeier eingeladen war. Ja, das ist richtig. Menschen, die laden mich nicht ein, das ist. Ja, würde ich auch nicht. Ich habe noch nie gepupst und dann etwas gesagt, wie war. Wer hat gepupst, um von mir abzulenken? Nee, ich bin da wirklich so ehrlich und entschuldige mich. Also ein bisschen Anstand habe ich dann auch. Jetzt, also du sagst dann, wow, sorry, da ist mir... Da ist mir gerade... Ne? Ein Magenwind, der ganz geschwind den Weg aus dem Darm nicht findet. Nee, ich sag dann einfach Entschuldigung, das ist kürzer. So. Ich reime da immer sehr gerne. Also, Oh, da war ein Magenwind, der ganz geschwind den Weg. Sind da noch irgendwelche Fragen, die du vortragen könntest? Ja, sorry, ich muss ganz schnell die Seite neu aufrufen, weil jetzt soll ich mich hier kostenlos anmelden? Da habe ich keinen Bock drauf. Wie war denn die Seite? Ach, ich minus habe minus noch minus nie.de. Ich wollte ganz sagen, hast du nicht zugehört, als wir am Anfang darüber sprachen? So, ich habe noch nie richtig, ich habe noch nie öffentlich Karaoke gesungen. Das ist richtig. Würde ich dir auch empfehlen. Ich habe noch nie private Dinge auf der Arbeit erledigt. Das ist falsch. So, Nummer zwei. Ich wurde noch nicht verhaftet, hat mich schon falsch. Ich habe noch nie erste Hilfe. Ich habe noch nie erste Hilfe leisten müssen. Das ist richtig. Das musste ich Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Du hast dich einfach rausgeschlichen, ne? Nein, aber ich habe das ehrlich gesagt sogar mal irgendwann richtig gelernt. Ich habe irgendwann mal einen Rettungsschwimme gemacht. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt muss ich mich hier schon wieder anmelden? Ich melde mich da jetzt mal an. Genau, melk dich mal an. Ich melke mich mal an, weil vielleicht bringt es ja was. So. Achtung, mach dir mal weiter. Ja, genau, ich frag dann mal weiter den Spotto. Hat der Spotto eigentlich immer brav getrunken? Ja. dann hört es schon ein bisschen. Wenn es dann anfängt zu schnarchen, dann muss man ausblenden. ich habe noch nie einen Coke bekommen. Richtig. Richtig, okay. Also, ich weiß jetzt nicht, ist da jetzt dieser... Du hast es noch nie versucht, ne? Ja, beziehungsweise wenn, dann erfolgreich. Ich habe noch nie darüber geschwindelt, was ich wirklich arbeite. Richtig. Der Spott ist genauso... Das Spiel nervt. Musst du dich jetzt auch anmelden? Ja, genau. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich kann ja mit Dings umgehen, mit dem Browser. Und es geht nicht. Ja. Was will der denn hier? Ja, ich soll mich auch anmelden. Also das ist, glaube ich, bloß eine Zeit lang kostenlos. Ich poste euch einfach mein Passwort hier rein in Skype. Und Dummnachtung. Guck mal, ich brauche den Account sowieso nicht. Dann könnt ihr da schnell reingehen. Okay, dann mach ich das mal kurz. Ja, mach das mal. Pack den Spoddo weiter. Was ist denn das hier? Also ich finde das trotzdem bisher ganz erheiternd. Ja, erheiternd. Und ich erst. Ich wollte gerade sagen, der Schwund ist auch schon sehr erheitert. Ich habe mich noch nie allein betrunken. Also, jetzt mit Skype. Ja eben, zählt das jetzt? Weil ich würde sagen, falsch, ne? Er ist doch nicht allein. Kannst du nicht sagen, dass er alleine ist jetzt? Okay, das weiß ich nicht. Weil an sich habe ich schon die Regel, aber es gab doch ein oder zwei Ausnahmen schon, also falsch. So alleine vorglühen kam schon mal. Oh, falsch, Moment. ich habe noch nie den Jocheswechsel verpasst. Richtig. Richtig, hast du noch nie. Ich habe mal also einmal hast du noch. Spotto würde ich auch nicht zugeben. Oh, Spotto, das ist echt eine Frage für dich. Ich habe noch nie mit meinen Reizen gespielt, um jemanden eins auszuwischen, ihm falsche Hoffnungen zu machen. Welche Reize? das wäre ja dann richtig, ne? Ja. ich bin noch nie in China gewesen. Richtig. Richtig, also einmal kriegen wir doch irgendwo noch. Ich saß noch nie längere Zeit im Gefängnis. Richtig. Außer bei Monopoly. Ach, das zählt jetzt falsch, so. einmal hat er noch, was? Ja, ich glaube einmal noch, ne? Nee, da wird einmal, dachte ich. Echt? Ich habe noch nie auf dem Tisch getanzt. Falsch, ja. Wenn wir es so weitermachen, dann kriegen wir das heute auch noch hin. So, dann ist Sporti. Sporti mit dem Bestenlandchen dran. Ich finde noch für jeden von euch dumme Spitznamen. Ich krieg das noch drin. Alex, nur du fehlst noch. Nee, ich heiße ja Jan seit neuestem. Richtig, Jan. Ich habe nur für mich halt noch nicht. Dummi, Dummchen. Renate passt schon. Dummchen. Nenn mich einfach Dummchen, weiß jeder, wer gemeint ist. Ich fand Renate jetzt auch sehr sympathisch. Nenn mich einfach Renate. Das andere wäre zu naheliegend. Ja. Okay, Bällchen. Ja. Ich war noch nie Mitglied in einem, in Klammern, Sportverein. Ich weiß jetzt nicht, ich war mal beim Jazzercise Mitglied in Amerika. Ja, Sport, ja. Ja, ja. Ja, Musik zählt als Sport. Also falsch. Also dann ist es falsch. Ach so. Ja, ich würde. Das mit der Freestrikes-Regel hat auch relativ schnell wieder fallen lassen. Du hast jetzt ein größeres Glas geholt, oder? Nee. Nee. Warum ist das nicht so mal so machen? Immer wenn irgendwo im Stream ein Wort erwähnt wird, so wie YOLO oder so, kennt ihr YOLO bestimmt. Dann muss jeder Zuhörer was trinken, so ein Schnaps oder so. Dann musst du aber auch erstmal irgendwie zu jedem Zuhörer einen Schnaps spendieren, weil ich habe gerade keinen da. Außerdem, ja. Wenn da Minderjährige dazuhören, die dürfen nicht trinken. Minderjährige. Und deswegen wäre das ja, ne? Ja, stimmt. So, Rundfunkethik und so. Ja, aber wir sind doch hier nicht also im Rundfunk. Trinken ist ganz schlecht. Wir sind Podcaster, das ist was vollkommen anderes. Das ist sowas wie Radio, nur auf uncool. Weißt doch, ne, das Radio ist ja kein Rundfunk, ne? Ja. Wer nächste war Frage. Jetzt dran? Hier, ich frag mal weiter hier. Ja, ich habe noch nie heimlich während des Unterrichts Musik gehört. Das ist richtig. Ich glaube, das war damals bei Becher nicht so einfach. Das Taschengrammophon. Okay. Ich habe noch nie einen Film gesehen, der nicht aus Hollywood, Deutschland oder Bollywood stammt. Das ist falsch. Was war das für ein Film? Ja, ich muss jetzt überlegen, aber ich habe schon viele Filme gesehen, die in Hollywood gedreht wurden oder so. Kann aber im Moment so schnell keinen benennen, aber ich habe schon viele Filme gesehen. Bestimmt die Arne Dahl-Reihe oder so. Wie heißt der Arne Dahl? Ich habe in Amerika gelebt und da habe ich natürlich viele Filme gesehen, die in Hollywood auch gedreht wurden. Es ging um nicht in Hollywood, oder? Ach, nicht, Entschuldigung. Und dann habe ich die Frage falsch verstanden. Aber also du trotzdem nicht aus Hollywood, Deutschland oder Bollywood. Ja, da gibt es ja Schweden, Frankreich. Ich wollte sagen, man sieht doch auch mal einen Französischen. Aber das ist auch falsch, ja eben. Ich sehe ja auch Western oder sowas. Du weißt schon, diese ganzen Länder, die es da noch so gibt. Diese Australien. Gibt es tatsächlich noch mehr Länder aus Amerika? Ich glaube nicht, bin mir nicht ganz sicher. Das kann jetzt niemand mal noch der Bärlein diese dritte Frage irgendwie überhelfen? Ja, ich muss mich eben noch anmelden. Ach, du auch. Ja, wie gesagt, benutze meine Benutzerdaten, dann benutze ich nicht so viel Webspace. Das ist dein Twitter-Passwort, ne? Nein, das ist nicht. Das ist ein automatisch erstelltes Passwort von ich-habe-noch-nie.de. Könntest du noch lustigere Tweets als meine tweeten, ne? Ja, ja. Ja, drum eben. Ne? Ich traue mich auch nicht von meinem eigenen, ne? Ja. Mit dem Klarnamen. Bärchen, ich habe noch nie eine Lokalrunde geschmissen. Ist ja eine Lokalrunde. Das lernst richtig. Du noch. Das ist richtig. Ach so, das ist eine. Ja, ja. Okay. War ich auch noch nie fähig. Nee, ich kann mir noch nie leisten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch nie Handschellen beim Sex getragen. Das ist richtig. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch. Immer der andere, ne? Das sage ich nicht. In der Handtasche vorher zählt auch. Ich habe noch nie Marihuana konsumiert. Das ist richtig. Das sind immer gleich die harten Sachen, ne? Ja, damit gebe ich erst ab mit so einem schwachen Kram. Ne? Ja, denk dran, wenn es jetzt strafrechtlich relevant wird, ne, musst du nicht antworten. Dann gibt es immer noch die Frage, hast du schon mal einen Anwalt gebraucht? Willst du ihn jetzt gleich brauchen? Aber der Konsum ist ja nicht strafbar. Klingen ja, die schon? Ich wurde noch nie beim Sex erwischt. Das ist falsch. Ui. Sich erwischen lassen, sowas. Ja, leider. Wer war es denn, der dich erwischt hat? Mein Vater. Autsch! Ja, meine erste große Liebe, der Vater von Christian, der durfte auch immer bei uns übernachten. Und meine Eltern waren halt so blöd und haben den da übernachten lassen. Natürlich nicht mit in meinem Zimmer, aber der kam natürlich übernachten in mein Zimmer. Aber natürlich, warum auch nicht? Also. Ja, das ist wie die Geschichte, die ich letztens von, ich weiß gar nicht mehr, wer, irgendwer Berühmtes oder halbwegs Berühmtes war mit seinem Sohn in einer Talkshow und der Sohn erzählte dann so die Geschichte von, ja, ich habe ja noch 4 Brüder und Mutti wollte irgendwie nie, dass es bei uns dann irgendwie morgens mit 4 Mädels am Tisch und bla bla bla. Und als dann irgendwie ich gefragt habe, ob denn meine Freundin schlafen darf, weil sie irgendwie von weiter weg war, hat's gießen, ja gut, die darf im Gästezimmer schlafen. Und dann setzte Mutti ein und ja, morgens kamen sie dann beide aus dem Gästezimmer. Und ja, er dann wieder, ja, du, von mir hattest du nichts gesagt. Stimmt. Ja, bei mir ist ja was Gutes rausgekommen. Das ist mein Sohn. Ja, jo, dann passt ja. Jung, nehmen wir jetzt die doppelten Fragen eigentlich auch oder klicke ich weiter? Ich klicke einfach weiter. Mhm, nochmal weiter. Ich habe einem Freund, einer Freundin noch nie von einem Partner, einer Partnerin abgeraten. Ist eine interessante Frage, weil wenn man den selber haben will, den Partner, dann ist das natürlich eine gute Sache, wenn man das tut. Darum geht es nicht. Also eigentlich muss ich sagen, das ist richtig. Hm. Okay. Hast du uns offene Messer laufen lassen? Jo. Ich habe noch nie ein Familienmitglied beim Sex erwischt. Das auch ist richtig. Glück gehabt. Ich kann mir vorstellen, für Kinder ist es sehr, sehr zählt. Das, nee, ich nehme das zurück, das ist falsch. Zählt mein Mann auch. Ja. Wer musste denn dran glauben? Darüber möchte ich nicht sprechen. Das war eine sehr unangenehme Sache. Ich hab da so eine Vorstellung, aber ich werde das jetzt nicht öffentlich. Nee, lass mal. Nicht weiter drauf eingehen. Du willst nicht weiter drauf rumreiten, ne? Damit darf er dann jetzt an mir lustige Fragen fragen. Das war ein Wortwitz, hat er verstanden, ne? Nein. Nee, und Simon. Also, ich habe noch nie den Anruf eines Freundes, einer Freundin ignoriert, obwohl ich Zeit dazu gehabt hätte, ihn anzunehmen. Stimmt, wenn mein Telefon klingelt, geht. Ich habe noch nie die Zeche geprellt. Stimmt. Auch. Damals hätte ich nicht bezahlen sollen. Ich habe noch nie meine Schwester, meinen Bruder geärgert. Meine Brüste? Was? Ich habe noch nie mit einem Laster meinen Bruder geärgert. Meine Schwester oder meinen Bruder, hast du überhaupt eine Schwester? Ich habe überhaupt keine Geschwister. Das ist immer einfacher. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie meine Brüste oder meinen Bruder geärgert. Okay. Jetzt steht hier, du möchtest weitere 421 Fragen spielen, dann melde dich einfach kostenlos an und teile dieses Spiel auf Facebook. Ja, dann meldest du dich jetzt an mit dem Namen Dummnachtung. Und dem geheimen Passwort. Dem Passwort, was da unten steht, wenn du Skype aufmachst, aber du kriegst vom Skype den Chat nicht. Jetzt mal. Macht ihr mal noch weiter und dann können wir ja auch noch was anderes spielen. Gut, Alexi. Yes. Alexi. Oh, siehst du, klingelt das Telefon. Das ist sehr professionell, wenn während der Sendung das Telefon klingelt. Das sind so machen das echte Profis. Ist bei dir, René, oder? Entschuldigung. Ja, das hast du gemacht, ne? Das war so ein kehliger Laut vom fast im Alkohol ertrinken. Versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. René! Ja. Was ist los? Kehliger Laut. Ich weiß nicht, was ist los? Ist das jetzt eine ideale Anfrage? Richtig, richtig. Also du möchtest Fragen von mir haben. Ja, ja. Richtig. Ich habe noch nie in einem anderen PKW... Nein, ich habe noch nie einem anderen PKW-Fahrer den Stinkefinger oder den Vogel gezeigt. Richtig. Sehr schön. Das ist vorbildlich, ne? Ich habe mich noch nie auf einer Party daneben benommen. Richtig. Ich hatte noch nie solche Lust, dass ich es kaum mehr ausgehalten habe. Lust auf was? Steht da nicht. Lust. Ach so. Gummi. Mhm. Du hast nicht besonders viel Lust in deinem Leben. Frage falsch. Entschuldigung, tut mir leid, jetzt hast du auch richtig geklickt, ne? Dann die Statistik ist dann falsch, aber. Ja, jetzt hast du die Statistik verfälscht, der du jetzt dann endlich. Das hatten wir auch schon. Aha. Ich habe noch nie versehentlich ein Jamba-Abo abgeschlossen. Ein was? Jamba-Abo. Da ist René zu jung. Ist das so eine Viagra-Seite? Sowas Klingelton. Ähnliches. Klingelton. Ah, richtig. Gibt's die eigentlich noch? Ich glaube schon. Glaube nicht. Oh. Ich habe noch nie eine Disco besucht. Gesucht oder besucht? Besucht. Ja, stimmt. Was? Nie eine Disco? Nein, obwohl Kinderdisco im Landschulheim. Im Landschulheim, davon möchte ich aber auch noch mal mehr erfahren. Ja, tatsächlich, da sind sehr, sehr, sehr viele Sachen passiert, aber nicht während der Sendung, bitte. Wir bezeichnen Alter. Das dann so auf, ne? Ich habe mir noch nie einen Traum erfüllt. Das ist falsch. Sehr schön. Mein ganzes Leben ist ein Traum und mein ganzes Leben wartet nur auf Erfüllung und wird. Das war jetzt dein erstes falsch für diese. Vielleicht stimmt, ja. Ich habe noch nie beim Autofahren die Geschwindigkeit übertreten und musste Strafe zahlen. Stimmt. Kann ich ganz klar sagen. Ich hatte noch nie mit zwei verschiedenen Partnerinnen in einer Nacht an einem Tag Sex. Gleichzeitig? Steht da jetzt so nicht. Dann ist das richtig. Ich hab mich wieder angemeldet. Oi. Ich habe noch nie abgetrieben. Das ist auch schwer. Das ist falsch. Ich habe noch nie die Insel Mallorca besucht. Mallorca? Mallorca. Das stimmt. Wir das sind in Deutschland, das spricht man so aus. Ich war schon auf diversen anderen Inseln, aber noch nie auf Mallorca. Mallorca. Mallorca. Malle. Malle, genau. Malle. Ich habe mich noch nie in einen Kollegen, eine Kollegin verliebt oder wollte Sex mit ihm ihr haben. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Bei Männern jedenfalls. Ja, bei Frauen sind ja noch diese ganzen Hormone drin, ne? Da ist es wieder das Gleiche. Aber bei Männern ist das tatsächlich was, sagen wir mal, falsch. Sag falsch. Ich sag falsch. Sehr schön, damit haben wir ein zweites Nein von René. Und immerhin schon. Vielleicht jetzt noch zu einem, ich habe noch nie einen Partner oder eine Partnerin über eine Dating-Community oder via Anzeige gesucht. SchülerVZ zählt auch. Ich war tatsächlich nie auf SchülerVZ und bin auch noch nicht auf Facebook. Ich habe mich von diesen ganzen Dating-Seiten noch fernhalten können. Übrigens, es gibt dieses Facebook-Plugin, aber lassen wir das. Das ist auch eine schöne Frage, die gefällt mir. René, ich habe noch nie meinen Eltern Fragen über meine Jungfräulichkeit beantworten müssen. Stimmt. Sei mal froh. Ja, ich darf mal kurz in die Runde fragen, wer musste das denn schon? Nee, ich auch nicht. Nee, das ist auch sehr unangenehm, glaube ich. Und ich glaube, Eltern finden das sehr unangenehm. Ich bin raus, weil sie hat es. Nee, ich bin ja erwischt worden. René, hast du denn schon mal an einem Turnier? Habe ich. Dann habe ich endlich ein Falsch, weil hier steht, ich habe noch nie an einem Turnier. Ah, richtig, falsch. Okay. Wollen wir noch die ganze Schuss? Eine Frage habe ich noch offen, weil da war hier gerade Ende bei mir. Und dann alles. Stimmt, einen hatten wir noch. Ja. Einen hatten wir noch. Ja. Spotty, ich habe noch nie ein Hobby, was ich regelmäßig betrieben habe. Ja, bin ich dann hier so... Ach so, falsch, ja, okay. Spotto ist ausgestiegen, glaube ich. Spotto. Ich meine nicht, bitte. Aber auch nur, wenn man irgendwo da in der Gegend um Hackischen Markt rum sich aufhält. Um Hackmarkt? Das ist da, wo die ganzen Metzger sind, ne? Ah, genau. Nee, das ist da, wo der Chaos Computer Club wohnt. Nicht ja. Wirklich, aber macht ja nichts. Nichtsdestotrotz, was machen wir? Ein sehr schönes deutsches Wort übrigens. Nichtsdestotrotz ist. Oder der Stream ist abgestürzt, glaube ich. Gerade eben kurz. Ein sehr schönes deutsches Wort. Nichtsdestotrotz ist ein deutsches Wort. Sehr schön. Lass die deutsche Sprache nicht aussterben. Das war jetzt ein Lob? Das war ein Lob, ja, tatsächlich. War, hört man sehr, sehr selten heutzutage. Der Stream bricht jetzt wirklich gerade hin und wieder mal zusammen. Ja, der Stream ist gerade irgendwie kaputt oder im Arsch oder wie man das heutzutage sagt. Sechs jetzt gerade die Verbindung zusammenbricht, weil der jetzt schon wieder weg war. Jetzt ich höre mich. Schon sprechen? Ja, ich höre mich. Ich sehe hier auch, dass er ab und zu mal abkackt, aber ich verstehe es nicht. Ich höre mich gerade ziemlich gut, wollte ich nur sagen. Ich höre mich auch total toll. Aber Ja, übrigens, wollen wir uns vielleicht jetzt einfach kaum um den Stream kümmern, also außer, dass ich schade fände, wenn er denn jetzt weg ist. Ja. Mal gucken, ob es Aufstände im Chat gibt. Nee, das sind. Ach doch, da ist jemand, der nicht zu uns gehört. Da sind Menschen. Da sind Menschen? Menschen? Ja, andere Menschen. Anne, wie? Anne, Mars. Ja, und wir sind wieder da. Hoffe ich zumindest. Ich kann nichts dafür. Aber jetzt wird auch die Verbindung generell besser, also von daher. Gut, dann hoffe ich doch jetzt einfach, dass es endlich hält. So, was wollen wir denn weiter spielen eigentlich? Ja, genau, das war jetzt auch an der Stelle die Frage, die ich zu stellen gehabt hätte. Mir wäre ja irgendwas mit Sprechen lieber, weil ich gerade im Stehen podcasten muss, weil mir der Rücken wehtut. Daher, ja nein, Schwarz-Weiß, was heißt das, der Stream und nicht die Stream? Wir nennen es einfach das Stream. Mhm. Dann passt das schon. Das Strömen. Das Strom, der Strom, das wie, whatever. Das Nutella. Ja, das. Die Nutella. Der Nutella. Heute hat mir, Lina Madita geschrieben. Heute ist die Nutella-Tag. Ja, die oder die. Oder das. Die. Das. Lina Madita. Nein. Was ja im Englischen sagst du nur the. Ja, das ist wohl wahr. Im Niederländischen sagst du, glaube ich, auch nur de. Ich finde auch, wir könnten das in Deutschland einführen, dass man aus der, die, das einfach ein de macht. Seid wirklich froh, dass wir da jetzt nicht mit dem Russischen anfangen, weil da ist es komplett wirr. Also die haben das mit dem Femininum und Maskulinum und so, die haben das völlig durcheinander gewürfelt. Da ist der Mond und so Dinger, aber. Ja, das ist total irgendwie wirr, weil da kommt es irgendwie auf die Endung von dem Wort an und da wird es dann halt feminin oder maskulin. Also der Mond ist ja wirklich vollkommen abwegig. Wer kommt denn auf so eine dumme Idee, der vor den Mond zu packen? Das ist ja, also nee, das ist ja. Nee, also, das macht man nicht. Nee, nutze ich nicht. So. Ja. Um jetzt irgendwie mich nicht weiter zu verwirren, sondern euch weiter zu verwirren, bin ich auch der Meinung, wir spielen Schwarz-Weiß. Aber wenn es irgendwie an meinem Computer oder seiner Belastung hier liegt, bin ich irgendwie unwillig, die Stoppuhr zu machen. Warte, ich mach das gerade mal. Ich mache schon. Ja, aber außer dir muss ja noch einer, weil du musst auch dran. Wie lang ist? Eine Minute, ne? Ja, ist eine Minute. Ja, wie immer. Und es sollten nicht René und Angua sein, weil die sind dann im Zweifelsfall auch mal zusammen dran. Ja, wir sind zusammen, Angua. Das ist aber ungünstig, weil dann wäre nur noch Elspoto da und der ist ja irgendwie mit seinem Glas beschäftigt. Gerade mehr mit dem Lückentext. Also, du bist schon wieder auf laut.de? Nee, mit euch. Das ist auch ungünstig. Ich muss gerade die Gesprächslücken füllen. Mhm. Interpolieren? Also ich kann da auch nicht vormachen. Ui, draußen hat es gerade gedonnert wie Hulle, wenn ihr jetzt gerade sowas hört, wie als wenn zwei Autos zusammenkrachen. Das sind die Elektronen, die gerade ein bisschen Sex haben. Wir hatten die Ausrede mit dem Furzen, während, naja, egal. Die Elektronen da draußen machen einfach gerade Kinder. Aber gut, dann müsst ihr zwei halt die Stoppuhr machen und ich muss im Zweifelsfall halt irgendwie hier die Stoppuhr hinkriegen, einfach mit der Zeitanzeige. Machen. Oder wir vertrauen uns einfach gegenseitig. Oder das Bärchen macht's. Ja. Echt? So, dann fang ich an. Bärchenleinchen. Also dann fange ich mal an. Wer fängt? Achso, Alex fragt mich. Was spielst du eigentlich? Ja, nein, Schwarz-Weiß. Aber wollen wir gleich mit doppelseitig anfangen? Weil ich glaube, jeder von uns kennt das Spiel. Ja, aber dann ist es ja auch schon fast egal, wer fragt. Und dann wird es zu einer Unterhaltung statt zu einer Fragerunde. Oh Gott. Das klingt kompliziert. Das habe ich noch nie mitgespielt. Nicht? Echt nicht? Schwarz-Weiß? Nee, ja, nein, Schwarz-Weiß habe ich schon mitgespielt, aber das mit dem Doppelten nicht. Na, das ist der Frage halt auch nicht, ja, nein, Schwarz-Weiß. Ah, okay. Ja, dann, René. Du bist im Urlaub. Stimmt. Du warst halb im Urlaub? Die andere Hälfte nicht. Bestimmt. Du warst halb im Urlaub und das auch nur halb in Deutschland. Du verwirrst mich. Hört man das? Oh. Ist ruhig. Ja, also es hört man nicht so ruhig. Na gut, dann sag ich's. So, der Stream hat... Stottert. Der Stream hat irgendwelchen Husten, den ich leider nicht beheben kann, weil ich nicht weiß, woran es liegt. Ich hoffe, dass die Aufnahme trotzdem weitergeht. Das hoffe ich auch, weil wenn sie nicht weitergeht, dann ist sie weg. Ich liebe meine Technik. Dann ist es die verlorene Episode. Ja, wobei ja die letzte Episode bis jetzt noch die vermisste Episode ist. Warum das? Sowas wie das letzte Einhorn, ne? Genau. Das letzte Eichhorn. Gut. René? Ja, René, dann darf jetzt er. Fragst du mich? Achso, da muss jetzt irgendjemand anders das mit der Uhr. Weil da hat er ja, mach es. Achso, ja, ich kann das machen. Soll ich das machen? Ja, dann gib mir den Start. Ja. Okay, dann sage ich 2-1 los. Hallo, Angie. Huhu, Renate. Das gefällt dir, das ist so richtig, mich zu ärgern, ne? Ein sehr altes deutsches Wort. Ich finde es sehr gut, wenn solche Menschen wie du, so junge Menschen wie du, bist richtig jung, ne? Bist noch irgendwie. Ich bin schon etwas älter, ich bin nicht mehr jung. Wie alt? Ich werde dieses Jahr 32, das heißt, das ist tatsächlich schon sehr alt, nicht mehr als Jugendlicher. Stimmt, 32 sagst du? 32 habe ich gesagt, glaube ich. Glaubst du, ne? Und wie alt bist du wirklich? Was steht auf dem Ausweis? Steht bei dir das Alter auf dem Ausweis? Ja. Musst du ja jedes Jahr in die Meldestelle musst umtreten, umtragen lassen. Er hat ja gesagt. Ja, aber ich darf das doch. Nein. Ja, nee, eben nicht. Doch. Du musst jetzt wieder trinken. Ja, doch, ich darf das. Nein, du hast gesagt. Doch, ich stelle doch die Fragen. Ja, aber du hast gesagt, dass wir das mit dem Doppelsatz tun. Sowieso jetzt, aber. Ja, und du hast gesagt, dass wir sonst ein Gespräch haben. Deshalb habe ich das dann gelassen. So, ich nehme mir das auch nur du gehört. Alex hat gesagt, dass wir sonst ein Gespräch haben. Ja, haben wir halt ein Gespräch, habe ich gesagt, Hase. Ach so. Gut, dann habe ich das falsch verstanden. Dann habe ich jetzt tatsächlich, naja. So, ich mache dann mal wieder die Stoppuhr. Wer fragt jetzt wen? Ach nee, kann ich nicht. Ich muss ja fragen. Ich mache Anfang, Ende, Stopp. Auf die Plätze, fertig, go. Hallo, Spotto. Guten Tag. Guten Tag. Und wie war dein Tag? Ging? Du machst aber ganz schön lange Pausen, hey. Bitte? Also eigentlich, weil du hast ja vorhin gesagt, du würdest dich nicht für deinen Beruf schämen. Derzeit bin ich Student, aber ich habe dazwischen auch schon mal so ein bisschen nebenher gearbeitet. Was? Hast du? Zum Beispiel als Hiwi. Als Hiwi? Was macht denn ein Hiwi? Ich musste da psychologische Experimente durchführen. An Ratten? An Ratten nicht im Rahmen meiner Hiwi-Tätigkeit. Das hast du freiwillig gemacht in der Freizeit. Das war Teil eines Seminars. Oh, bimmelimmelimmelim. Oh. Oh. Oh. Ja, Spotto und Bärlein dann jetzt, wa? Dann mache ich wieder die Bimmelim. In 3, 2, 1. Bärlein. Moment. Ich starte nochmal neu. 3, 2, 1 und los. Bärchen, wie war denn dein Tag so? Mein Tag war schön. Was hast du so gemacht? Ich war beim Arzt und beim Bewegungsbad. Beim Arzt warst du? Ist dann alles okay? Bei mir ist alles okay. Hatte der Arzt auch einen Kittel an? Der Arzt hat keinen Kittel an. Oh, dann bringt auch die Frage nach der Farbe nichts. Hast du denn schon zu Abend gegessen? Ich habe auch schon zu Abend gegessen. War's lecker? Das ist immer lecker bei mir. Was gab's denn? Schwarzbrot mit Käse und. Ja. Ja, okay. Ja, ich habe das mehr aufs Brot, ans Brot gedacht. Ja, aber es war Schmalz dabei. Ja. Schön. Bärchen, die Alex? Ich wollte gerade sagen, nach Bärlein stehe ich. Mhm. Bärlein, frag mich. Bärlein, 3, 2, 1 und los. Und wie war dein Tag heute, Alex? Er fing irgendwie grippal an. Dann ging er aktiv mutterseiend weiter. Dann war ich irgendwie Lebensmittel besorgen, dann habe ich mich an den Computer gesetzt und habe festgestellt, dass ihr alle mit mir spielen wollt und dann habe ich angefangen zu spielen. Das ist ja eine ganze, ja. Ja. So, jetzt haben wir beide einmal ja gesagt. Ja, gut, dass ich heute keine Punkte notiere oder zumindest schon völlig durcheinander gekommen bin. Die Alex und René? Die Alex und René noch und dann sind wir durch einmal, wa? Ja, in 3, 2, 1. Hallo René. Hallo Alex. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Das freut mich. Ja, scheiße. Das war ein Schneller. Ja, das war ein Quickie. Oh Gott, ey. Schön, freut mich. Ja, damit haben wir eine Runde geschafft und haben bewiesen, wir sind alle sehr verwirrt heute. wollen wir das eine weitere tun oder hat irgendjemand ein Wort für uns und eine Anzahl von Buchstaben? Ich hätte ein Wort, Anzahl auch. Okay, Moment, dann muss ich das mal. Oh Gott, wie kriege ich das hin? Ich mache das heute mal jetzt, ich versuche das jetzt doch nochmal mit dem Sitzen, mal gucken, wie lange es geht. Du kannst dich ja hinknien. Da ist mein Tisch zu hoch. So, Berlin, du hast ein Wort. Also 17 Buchstaben. Ich muss hier mitmachen. Mhm. Hast du das auch im Chat? 17 hast du gesagt, ne? Ja. 14, 15, 16, 17. René, du redest doch eigentlich sonst immer, wenn keiner redet. Das mach halt mal. Ja, jetzt lass mich doch mal. Jetzt muss ich hier, warte mal, 1, 2, René malt noch Strichchen. Und da er erst bei 10 ist in der Schule, muss er dann nochmal bei 7 anfangen. Ja, und 1, 2, 3, 4, 5, Punkt. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Punkt. Weil ich kann nur in 5 schon zählen. 1, 2, 3, 4, 5, Punkt. Weißt du denn, wie oft du bis 5 zählen musst? Eigentlich nicht, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Punkt. 1, 2, 3, 4. Ist das Blatt jetzt voll? Ich mach das doch in Word, habe ich doch gesagt. Mal gucken, ob das jetzt geklappt. 1, 2, 3, 5. Ja, ui, das ist Word, toll. Also Word finde ich jetzt aber schon ein bisschen unfair, weil da gibt es ja die Korrektur mit Vorschlägen und blauen Blub. Also machst du mal auf einem Blatt. Nee, ich habe es hier ausgeschaltet. Ja, klar. Und ich hab doch Unterstriche drunter, damit ich mir das auch merken kann. Also das ist echt, also das geht nicht. Also das ist echt, hat mir gefallen. Also bei Excel hätte ich ja gesagt, okay, aber bei Word, ne. Gut, dann benutze ich Excel. Und dann geht es nochmal los mit 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ja. Das ist ja oben stehen. Nee, beziehungsweise an der Seite. Sudele. Sudele. Wer leitet da irgendwo ein E? Ein E ist auf der 14 und auf der 17. 14. 17. René? Ein E auf der 5, 14 und auf der 17, ja? Genau. 10. Dann hätte ich gerne ein N. Ein N haben wir leider nicht. Ein Häuflein für René. Ach, danke. Ich würde das A nehmen. A, sagst du? Das ist auf der 3. Welcher Buchstabe war das jetzt? A wie Art. Nee, Anton. Adolf, sag ich nicht. Ja. Anton. Auf der 3. Mhm. Ja, 3, das ist das, was nach einem E aussieht. Ich habe heute erschwerte Bedingungen. Das habt ihr ja, sicher extra so eingefädelt. Hast du was getrunken? Betrunken in die Sendung gehen, das darfst du aber nicht, ne? Das weißt du schon. Nee, er hat ja erst in der Sendung angefangen zu trinken, von daher zählt es schon. Alles gut. Das wollte ich nur nochmal sicherstellen. Hat der Sport trotzdem eine Idee, wo irgendein Buchstabe sein könnte? Ja, auf der 1 zum Beispiel oder auf der 2 oder der 4. Und wo würdest du gerne wissen, was für ein Buchstabe sein würde? Welcher auf der 5 ist? Was möchtest du wissen? Welcher Buchstabe auf der 5 ist? Das sag ich nicht. Na gut, dann probieren wir das R wie Redundanz. Ist nicht dabei. Das ist sozusagen redundant. Ja. Nee, da wäre es ja doppelt. Ja. Ist denn da vielleicht irgendwo ein Siegfried? Das ist auf der 4 und auf der 10. Oh, ich habe die 10 vergessen. 10. Sorry. Zwischendrin. Nee, du solltest trotzdem irgendwie einen Buchstaben erfragen. Oh ja, ich hätte gerne eine O wie. Nee, ich hätte gerne U, nee. Was denn jetzt? Ein K wie, keine Ahnung. Auf der 7 und auf der 7 und auf der. Nee, jetzt habe ich 7 auf da der. Da würde ich mal sagen, da ist sicher auch ein C drin. Auf der 15 und auf der 11. Damit habe ich gerechnet. Ein was? Ein L? Nee, ein C. 11 und 15. C. Und wie viel Buchstaben hat das Wort? 17. 17. So, das heißt, wir können hier mal so eine Leertaste machen. So. Schweinebacke. Nee, passt nicht. Schade. Spotwurst, vielleicht auch noch einen Buchstaben, den du irgendwo unterbringen willst? Hatten wir nicht vorhin. Also ich glaube aber, dass da ein R drin ist. Da ist kein R drin, nein. Nicht? Was habe ich denn dann hier geschrieben? Unsinn. Ja. Was war auf der 4 und auf der 10? Siegfried. Okay. Ich hätte gern das H wie Humbug. Auf der 12. Auch ein deutsches Wort. Nicht schlecht, Herr Spatou. Ja. Und das N ist wirklich nicht dabei. Das N ist wirklich nicht dabei. Okay. Das wie Nordpol oder das wie Mazedonien? Weil ich glaube, wir hatten vorhin bloß das M, was nicht dabei war. Nordpol, oder? Nordpol ist nicht dabei. Gut, danke. Ich wüsste ja ganz gerne, ob da irgendwo ein Waldemar sitzt. Nein. Schade. Ne, Rönne? Ich hätte gerne Ovi. Ich finde keine Ovi ohne Umschreibung. Ist nicht dabei. Kein O. NRW? O. Ja, das sind die Sachen, die nicht dabei sind. NRWO. Genau. NWO oder die New World Order. I hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, ne? Das I wie Ida. Bis jetzt steht hier keins. Ist da irgendwo eins? Möchtet ihr das haben? Das sehr schön. Auf der 6 und auf der 9. I und auf der I. Das ist ein blödes Wort, ne? Was ist das? Ein blödes Wort. Oh, 17, 18. Nö, 17 und 18 habe ich vertauscht. Das ist. Das Wort hat nur 17 Buchstaben. Ja, ich weiß. Also ich wollte es nur noch mal sagen. Das ist ja mein Problem, dass ich 17 und 18 vertauscht habe. Ja. Quasi, ja. Das Foto wäre der mit dem Alkohol gewesen. Apropos Spotto, der ist ran, oder? Dann nehme ich ein L. Ein L wie Lurch. Wie Lurch ist nicht dabei. Haben wir jetzt den Angor übersprungen? Nee, der hat doch was, oder? Echt? Ich habe mich übergangen, so ein bisschen. Okay, dann darfst du jetzt. Ja, so nicht anders gewöhnt, ne? Los, mach! Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen, jetzt bin ich so überrascht. Du hättest doch lang vorbereitet sein müssen. Hätte ich, ja, bin ich aber nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon. Das M hatten wir doch schon, oder? Matter. Na gut, dann nehme ich das M wie Matterpfahl. Ist nicht dabei. Nicht dabei, schon wieder nicht, na gut. Damit hängt ein Kopf. Ja. Und auf der 2 ist kein L. Was, kannst du die Frage normal stellen? In der richtigen Reihenfolge? Na, wir haben das L eben ausgeschlossen, laut deiner. Achso, Entschuldigung. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Verzeihung. Auf der 2 ist ein L, ja. Das tut okay. Man denn außer auf der 2 noch irgendwo ein L? Nee. Nein. Weil Spotto möchte lösen, oder was? Ich muss nicht. Ich könnte. Plastiktischdecke, ja. Ja, ist richtig. Damit hat René gelöst. Schön. Ja, ich weiß nicht, weil er einfach reingerufen hat. Ja, aber. Lernst du Schulleute nichts mehr? Aber, Entschuldigung, ich hab auf der 8 ein K stehen. Das gehört auf die 7. Falsch. Okay, auf die 7. Dann habe ich dann viel gemacht. Hast du nochmal Glück gehabt, Bessin? Ja, da habe ich nochmal Glück gehabt. Ich bin ja auch ein Sonntagskind. Ja. Ich bin ein Dienstagskind, die sind genauso schlimm. Haben wir fast was gemeinsam. Nur noch 2 Tage auseinander. Sind nur 2 Tage auseinander. Mhm. Quasi. Hat noch jemand ein Wort? Sekunde, ich bin es gerade am Aufschreiben, damit ich eine Buchstabenanzahl angeben kann. Dann bist du ja älter als ich. Ja, stimmt. Ich bin älter als du. 2 Tage älter als du. Ui, ja, 2 Tage und. Ja. 2 Tage und minus. Also, ja. Es hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Buchstaben das Wort, das ich habe. Oh, wieder so viel zählen. 12 Buchstaben nur? Oh, das ist entspannt. So, ne. Jo. Ja, wie Eremit. Wie Eremit ist auf sich 6 und ist sich auf letzte Zahl. 12 heißt das dann. Ewi, ja. Egal. Einzelgänger. Ewi. Ich nehme mal das. R wie Roulade. Dann hast du ein Häufelchen gehäufelt. Danke, Spotto. Das wäre vielleicht auch eine Idee, wo irgendein Buchstabe sein könnte, oder willst du es zumindest wissen? Ich schreibe mal ein Diario. Ich habe doch gerade schon gesagt, das I. Ach, es ist auch dein Wunsch, das I. Na, damit hast du aber das I in dieses Häufelchen gestellt. I. Okay. I. Dann kommt immer noch mal einer, der macht es noch schlimmer. Dylan? Ich nehme das A. Das A ist auf der 9. 9, das ist nicht die 10, die 9 und das A. A wie A. A wie Arne. Ein N wie nicht dabei wahrscheinlich? Ein N ist auf der 7 und auf der 11. Also nicht dabei, nee. Penny und auf der 18. Das ist gemein. Selber. 7 und 11. 7 und 11. Okay. Andros. Das Ludwig hätte ich gerne. Das Ludwig ist ich auf 2. 2. Irgendwas mit Plastik? Nein. Also irgendeine Papageienspeise ist es zumindest schon mal nicht. Das ist eine Papageienspeise. Es war ein Papageienkuchen und nein, er ist es nicht. War der Papagei frisch oder importiert? Hast du einen Buchstaben für mich? Es könnte Blagenakne sein. Kennst du die aus? Ne? Ich nehme mal das F wie folgenreich. Penis. Folgenreich auf der 1. F wie Penis. F wie Flinis. Flaschen. Akne. Flaschenakne mit ein bisschen Fantasie, ja? Ich habe mir gerade auf meinen Computer gerotzt und jetzt habe ich da so einen Cola-Spuckefleck auf dem Bildschirm. Davon jetzt bitte Fotos vertwittern. Ja. Ich glaube, die Berlin ist dran, ne? Mhm. Ja, Düsseldorf, Uni Düsseldorf entzieht Schawan den Doktortitel. Nee, ich nehme dich, wenn du mir das erste Mal begegnest. Tja, ich bin im März in Berlin, habe ich schon gesagt, ne? Ja, Berlin, yes. Was hast du für einen Buchstaben für mich? Ich nehme ein K. Schreibe es auf die 5. Und ist das dann auch richtig, ja? Ich gehe davon aus. Könnte sein. René, hast du vielleicht auch noch eine Idee? Flockenmähne. Mähne. Ohne Haar halt. O? Auf der 3? Das ist jetzt E oder U. O auf der 3 vielleicht. Ja, nimm das O auf der 3. Dachte mir das schon. Dann nehme ich das C auf der 4. Nimm das C auf der 4. Gibt's das noch woanders? Nö. Oh, ihr wollt mir jetzt alle nicht sagen, dass ihr das nicht kennt. Flockensahne. Danke, Bärlein. Was ist Flockensahne? Eine Torte. Das ist, wenn man die zu lange aus dem Kühlschrank rausgelassen hat. Flockensahne? Und dann flockt die. Nein, das ist eine Torte. Ah nee, das stimmt, wenn man die zu lange schlägt, dann wird's Butter. Das stimmt ja, auch, wenn, ja. Wenn man Kinder zu lange schlägt, dann... Zu Butter. Die werden ja auch zu Butter, ne? Aber vorher werden die noch tot. Und dann werden die jetzt zu Butter. Tot? Die werden tot? Und ja. Dann zu Butter. Ich bin total tot geworden. Ich hätte ein Wort. Darf ich? Das Lustige, ich habe eine russische Klavierlehrerin und die hat auch von toten Kindern... Dann ist René dran. Wenn er sich jetzt bis jetzt keins ausgedacht hat, dann darfst du. Nee, mach das mal besser. Gut, dann hätte ich 17 Buchstaben. Bin natürlich nicht eingeschränkt. Sehr schön. Wie bist du, 16? 17. Nee, 17. 17? Mhm. 17, 1, 7. Mhm. Danke. Bitte. Oh, Moment. Es sind doch 18. Ich hatte den Buchstaben vergessen. Deshalb habe ich das dazu gesagt. Scheiße, Moment. 1, 7, ne? Es sind 19. Jetzt also, du mir aber hinterher noch verraten, welchen Fehler du gemacht hast. Erfolgreich selbst verwirrt. Da ist sicher ein Umlaut mit drin. Nee, ist es nicht. Hm. Ist das jetzt richtig? Nee, jetzt sind es 18. Also 19 ist richtig jetzt, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Spotto war der mit dem Alk. Der kann ja nichts trinken, das ist mir schade. Eigentlich. Nee, es sind 18, glaube ich. Dann könnt ihr mich öffentlich. Schreib doch einfach die Zahlen drunter, dann kannst du sie auch einfach sagen, weil du siehst, was unten drunter ist. Das versucht er doch gerade, jetzt lass ihn doch mal. Sicher? Okay. Spot ist voll. Chat wird gefacepalmt wegen deiner. Das ist sehr gut. Nee, ich bleib mal bei 18. Du bleibst bei 18, das ist gut. Elspoto, hast du den ersten Buchstaben vielleicht irgendwie? Ich nehme das E wie ein Buchstabe weniger. Das ist drin. Oh, jetzt wird's schwierig. Auf der 19? Nee, auf der 2. Auf der 8. War das E jetzt oder was? Ja, genau, wie Eberhard. Okay. Auf der 2, auf der 8 und auf 18, das sind trotzdem 19. Spot, du machst noch einen Strich für mich. Also es sind 19. Oh Mann. Entschuldigung. Und das E ist auf der 19, oder wo? Ja, auf der 18. Wo noch? Auf der 2, auf der 8 und auf der 18. Wenn ich mich jetzt nur verschrieben habe, ich glaube, dann gehe ich ins Bett. Ich glaube, das ist dann richtig so, ja. Wer so, wollte das jetzt wissen? Das wollte Spotto wissen. Dann ist Bärlein dran. Nimm das A. Ist auch drin. Ist sie auf der 15. Mhm. Und wo ist der Siegfried? Der ist auf der 4. Auf der... Ach, jetzt komme ich mit meinen Strichen durcheinander. 13. Mhm. Was hast du gefragt? Welcher Buchstabe? Siegfried. Genau. Aber es passt da gar nicht hin, ist nur ein Buchstabe. Also Siegfried hat 8. Ach, Ruhe da. Also auf der 4. Auf der 4 und auf der 13. Gut. Zwischen 1 und 5 sind nicht nur 4 Buchstaben, ne? Das habe ich gerade gemerkt immer. So. Aua! Nach mir ist. Also 4, 13 und? Ich bin gerade ausgebessert. 4, 13 und nix. Okay. Nix. Dann hätte ich gerne das N wie. No chance for N. Oh, süß. Genau. No. Auf der 11. Auf der 11. 11. N. Mhm. Ja, das Motto, was ihr schon habt. Das T wie Telefon. Das ist nicht dabei. Das hat nur 20. Nee, ist nicht dabei. Das ist ein Häufchen. Ein Tee wie Theodor, ja? Ja. Okay. Das Tee ist ein Häufchen. Berlin. Nehmen wir das C wie Cäsar. Das ist dabei. Das C und das ist auf der 6. Auf der 6. Ja, genau. Und wo ist das H? Das ist auf der 7. Ja, hättest du das gedacht? Das hätte ich jetzt aber nicht gefragt, weil das war eigentlich klar. Hätte ja sein können, dass es noch irgendwo eins gibt. Nein. Offenbar nicht. Nee. René? K wie... Keine Ahnung. Kopf kaputt. Was dabei ist auf der 16. Kopf kaputt, 16. Kopf kaputt. Aber auf der 16, ah ja. Ja, auf der 16 ja. Die andere 16. Aber sag... Das braucht doch... Pesa. Was? Pesa. Das Foto, irgendwie ist das bei dir falsch, glaube ich. Ja? Ja, irgendwie total. Oder? Warte mal. Nee, passt. Passt? Nee, passt. Nee, ja. Da ist ich war verwirrt. Nee, passt schon. Ja, du warst verwirrt vor allen Dingen. Okay, was hättest du jetzt ganz, Bruno? Ja, ich guck gerade, dann habe ich sie auf meinem Papier falsch. Dann halte ich mich an den Chat. Dann nehme ich bitte das R wie durcheinander. Das ist der 3. Ja, wie durcheinander. Das ist auf der 3. auf der 9. Mhm. Und auf dem letzten Buchstaben, der die 19 sein müsste. Sag, was ist das ein deutsches Wort? Ich gehe davon aus. Weil Massaker schreibt man anders. Es ist ja nicht Massaker, also von daher. Okay. Danke. Hä? Habe ich mich jetzt schon wieder verzählt? Ich beiß dir. Das tut weh. Wer ist denn jetzt im Dran? Nee, passt. René hat gerade den Spot. Ja, nein. Ich habe auch einen Fehler im Chat, aber ich könnte lösen. Ja, sag mal. Ist das der Versicherungsmakler? Richtig. Ja. Ey, wer kommt denn auf so einen Scheißdreck, ey? Ist das der Teufel? Das hat dir der Teufel gesagt. Muss ich jetzt aufstampfen und der Erde versinken? Ja, vorher dich zerreißen, bitte. Ja. Hat denn der Spotto auch ein Wort für uns? 15 Buchstaben. Mhm. 15? Sicher? Ziemlich. Das ist so viel einfacher. Ah. Könnt ihr kurz noch warten? Das war's? Ah. Ah. A wie Frosch. Das A wie auf der 3. Ah, so. Auf der 3. So. Wo ist der Siegfried? 15. Der Siegfried ist auf der 1. Und auf der 11. Und auf der 14. Welchen Dialekt versuchst du zu imitieren? Alles, was mir gerade in den Sinn kommt. Ah, gut. Dann geht's ja noch. Nee. Ein N wie null Ahnung. Ein N wie nö. Oh, Feuerwehr. Mein Taxi kommt. Wer abgeholt? Oh, das sind mehrere. Das P wie Petra. Das P... Sexismus. Aufschrei. Nee, das darfst du nicht. Auf der 4 und auf der 10. Ich entschuldige mich in... ich entschuldige mich in allem Maße über diesen Aufschrei. Es tut mir leid, ich habe ihn nicht im richtigen Kontext benutzt und werde es in Zukunft auch zunächst vermeiden. Auf der 4 und auf der wer? 10. Ja. Scap. Scap? Ist das ein deutsches Wort? Du darfst ja sagen, ne? Schwampf. Ich bin eh dafür, dass wir mehrere Spiele gleichzeitig spielen. Ja, nein, schwarz-weiß sagen. Ja, nein, schwarz-weiß. Genau. Hat es was mit Scap-Gesang zu tun? Was ist Scap-Gesang? Weiß ich auch nicht. Ich meine Scat, aber das ist wieder... Ein Scap-Gesang, das ist bei Spotto. Was? Genau, Spotto, was ist... I'm the Scap Man. Gleich am dransten. Ja, bin ich... Ui, super. Nee, bin ich gar nicht. Wer ist denn am dransten? Ich hab's gerade nicht mitgeschnitten, von wem das S kam. Nee, das P. Das P kam von dir, oder nicht? Echt? Uiuiui, dann bin ich ja dran. Dann sind die doch dran. Egal. Unter der Gürtellinie. René ist dran. Ja, Uwe unter der Gürtellinie. U wie ungünstig, weil nicht dabei. Das ist dann das zweite, was nicht dabei ist, ne? Ja. NU, wenn vorher ein S nicht dabei gewesen wäre, dann wäre es NSU. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Aber das S ist dabei. Ja. Hat die NSU mit den Illuminaten. Egal. Das R wie Richard. Das R wie Richard ist auch nicht dabei. Jetzt habe ich gedacht, ist auch auf der 1. Das ist natürlich auch cool, einfach mal ein paar Buchstaben erfinden. Achso, nee, ich bin ehrlich. Da der Spotto ja selber nicht mitmacht, ist, denke ich, die Bärlein dran. Es heißt das Bärlein. Ich nehme das O. Das O haben wir auf der 13. Dann wüsste ich gerne, wo das Theodor ist. Das Theodor ist auf der 2. Aha. Oder sonst nirgends. Also jetzt in dem Wort halt nicht mehr. Nee. Danke für deinen geistreichen Einwurf. Renne. Ich renne mit dem... Nee, jetzt erachtet. Ein K wie Köln. Kannst du dir nicht ausdenken. Ein K wie Keins. Nurk. Ein L wie Lausbub. Wie Lümmel. Lausbub. Ich hab dann, naja. Auf der 6. Sechs. Auf der 6. Ist ein L. Ich Bildchen. Weiß den 5. Buchstaben, aber. Das ist aber geistreich. Ja. Bärlein ist dran, wa? Ich nehme das E. Danke, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Auf der 5, Achtung. Auf der 5 und auf der 15. Oh, Stunden? Mose, Mose. Staplerfahrer Klaus, nee, geht nicht rein. Was ist ein Stapel? Ja, das Meisterwerk der deutschen Filmkunst. Ich bin am dransten, oder? Mhm. Stapelpumpshose? Ich nehme mal ein Haar. Bitte? Ein Haar, Hans. Ein Haar. Das ist 12. Lass mich nachzählen. Nö. Ui. Aber auf der 8. Der 8? Was ist auf der 8? Das Haar. Ja, ist auf gesehen. Der 12 auch oder nicht? Nee. Mm-mm. Nee. Nur auf der 8. Ja. Ich weiß es. Ich nicht. Das ist auch so. Dann darf ich sagen, gell? Ja, ja. Das ist eine... Nee, doch nicht. Oder? Doch, eine Double-Chips-Dose. Ja. Was? Eine Stapel? Eine Pringles-Dose. Ja. Dose. Aber sind Chips wirklich ein deutsches Wort? Ja, kennst du ein deutsches Wort für Chips? Kartoffelfrittiergedöns. Okay, dann wäre das Wort ein bisschen länger geworden. Kartoffelgefriergedöns, Gedönsfisch, Dose. Ja. Damit haben wir es mit Ach und Krach geschafft, uns über eine Runde zu quälen und sind dabei noch verwirrter geworden. Was an sich schon eine Kunst ist, ne? Mhm. Was machen wir? Ich glaube, ich trinke weiter. Kann ich euch eine Geschichte erzählen? Ich male jetzt gerade oder schreibe jetzt gerade auf Zettel, die mir das Arbeitsamt zurückgeschickt hat. Echt? Lustig ist, ja, ich habe so ein bisschen Auftragssuche, ein bisschen durch die Jobbörse geguckt. Mhm. Und dann hast du Auftragskiller gefunden. Und jedenfalls habe ich mich da auf so eine Stelle beworben und habe das Ganze als Bewerbung als PDF dahin geschickt. Die haben das dann weitergegeben. Das Lustige ist, neulich kriege ich einen großen braunen Brief und die heißen ja normalerweise nichts Gutes. Mhm. Ja, der Brief kommt, ich gucke rein. Die haben mir echt mein ausgedrucktes Portfolio, was jeder im Netz sehen kann, irgendwo mir zurückgeschickt. Also habe ich dann auch so gedacht, warum mussten diese Bäume sterben? Ja, so ist das manchmal. Ich habe hier Zettel liegen, da hat irgendjemand, also die wollte jemand wegschmeißen. Da ist irgendwie die Kopfzeile und die Fußzeile bedruckt mit Sachen wie Icon Smiley. Hast du wieder Flaschen gesammelt? Nee, ich war einfach nur am Müll unten und hab festgestellt, dass da eine komplette Kiste mit Druckerpapier drin liegt. Auch wenn die Patrone leer werden muss, ne? Ich habe keine Ahnung, was dieser Mensch da gemacht hat, ob er einen Druckaufschlag gestartet hat und gegangen ist und das Ding einfach seinen kompletten Druckerkasten leer gezogen hat und irgendeinen Scheiß drauf gedruckt hat oder so. Auf jeden Fall hat der Mensch dann irgendwie offenbar sehr deprimiert es wieder in die Verpackung reingeräumt und in Papiermüll geschmissen. Ja. Meine Mutter hat mir mal einen ausgedruckten Wikipedia-Artikel zugeschickt. Der Post? Ja. Da war gestern gerade in der bei so einer Karnevalssendung, da hat er gesagt, ja, meine Mutter hat jetzt auch einen Computer und ihr bester Freund ist jetzt Google und sie googelt immer, wo ist meine Brille? Und solche Sachen. Das ist natürlich praktisch. Google Classes. Ja. Wenn man das dem Computer irgendwann mal beigebracht hat, er muss auf die Brille achten, dann muss der das doch können. War weiter als wir. Ja, also das letzte Mal, also ich habe eine relativ starke Brille und ohne diese sehe ich gar nichts. Aber meine momentane Brille ist mir, also von der Sehstärke nicht ganz passend gerade, weil die passend gewesen wäre, hat ein Glas zu wenig. Für zu kloppen. Nee, das zweite hat sich irgendwann mal gelöst, weil es eine rahmenlose Brille war und der untere Steg, also diese seltsame Halterung ist irgendwie hinüber. Du bist mit einem Auge geboren und dann, nee. Ja, nee, nicht ganz. Also ich dachte jetzt, da wären dann schon zwei Linsen übereinander, also wenn du dann wirklich so blind wirst, also... Nee. Das sogenannte Fernglasbrille. Ja, zwei Augen gleich. Nee. Und jetzt habe ich dann das Arbeitsamt mal gefragt, ob ich denn mir vielleicht eine neue Brille kaufen darf, weil so auf einmal kriege ich das irgendwie nicht gestemmt und hatte auf ein Darlehen angefragt und sagten die, nö, geht gerade nicht. Sie sind noch in der Sperrfrist. Sie hatten ja gerade erst ein Darlehen. Mhm. So kann ich jetzt sagen, wenn man beim Arbeitsamt ist, kriegt man nicht unbedingt eine neue Brille bezahlt. Aber so blind wie ich dann bin, werde ich wohl keine Arbeit finden. Das klingt jetzt nach einem Teufelskreis. Der Chat hat recht, du solltest mit Monokel gehen. Das ist eine ganz kreative Idee. Am besten noch mit Zylinder. Ich besorge mir Monokel, lass mir das übrig gebliebene Glas aus dieser alten Brille da einschleifen. Dann kriegst du auch bestimmt eine Arbeit, weil das macht Eindruck. Genau. Like a store. Das ist allerdings eine echt geile Idee, aber wenn ich mir Monokel leisten könnte, dann könnte ich mir, glaube ich, auch eine neue Brille kaufen. Nicht unbedingt. Es gibt auch sehr billige Monokel aus Eis oder so, die man sich selber gemacht hat. Aus Eis? Hm? Ja. Nimmst du dir dann in der Kühltasche mit zum Vorstellungsgespräch? Zum Beispiel. kann doch sein. Du machst das lächerlich, aber das kann doch sein. Ja, die armen Eskimos, die sich nur Eismonokel leisten können. Ja, genau. Zum Beispiel. Braun und sitzt auf dem Baum. So war es nicht. Was ist Baum und sitzt auf dem Braun? Eine Ledermaus. Ein Spannern am Waldbrand. Der ist aber schwarz. Gott, er hat schwarz gesagt. Oh Mist, Mist, jetzt habe ich verloren. Nee, Aufschrei. Also, na Prinzip gut, dann gehen wir zu schwarz über. Was ist schwarz und klopft an eine Scheibe? Oh, Kind in der Mikrowelle. Das war das Baby im Backofen. Was ist schwarz und was ist schwarz und ist hinten im Polizeiauto und zwar immer? Ein Amerikaner. Der Sitz. Ach so. Die sind immer schwarz. War schwarz, ja. Was ist klein und grün und dreieckig? Wie heißt das Dreh mit Vornamen? Wie heißt das Dreh mit Vornamen? Kartoffelpü. Kartoffelpü, ja, das hatten wir schon mal. Was ist weiß und kann dich umbringen, wenn es vom Baum fällt? Yeti. Kühlschrank. Aber was ich dich an der Stelle das letzte Mal schon fragen wollte, was macht Kühlschrank so hoch? Na, das ist dann eine Auslegungssache. Mit meiner Schwiegertochter gefahren und wir nehmen die Ausfahrt von der Autobahn und während in dieser Kurve, da liegt ein Kühlschrank. Ups. Ups, ja. Wenn meine Schwiegertochter nicht so toll reagiert hätte, dann wäre ich hier. Der ist schon runtergefallen. Der ist irgendwo runtergefallen, vom Baum, ja. Genau. Es regnet schon wieder Kühlschränke, lass uns schnell reingehen. Ja, Hunde und Katzen, Kühlschränke sind für mich. Wobei, als ich mein erstes 1. Mai in Berlin erlebt habe, wollte ich mal so irgendwie sehen, wie es denn in Berlin abgeht. Bin aber leider zu spät gekommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass es schon nachmittags stattfindet, dass in Berlin irgendwie so die Leute gejagt werden. Bin dann abends um 9 irgendwie durch die Gegend gelaufen und alles, was ich fand, war ein herrenloser Kühlschrank auf einer Kreuzung in der Mitte, sodass die Autos in alle Richtungen vorbeifahren konnten. Oh, das ist nett. Da war wahrscheinlich jemand auf dem Weg zum Arbeitsamt. Das ist gut. Man hat sich so gedacht, scheiße, wenn ich jetzt den Kühlschrank mit habe, dann sehe ich zu wohlhabend aus. Nee, der hat sein Monokel einfach schon vorher aufgesetzt. Ach das Eismonokel. Aber ich war mal in Berlin, da habe ich einen Typen kennengelernt und wir haben schön abgefeiert und dann sagt er, ja, du kannst mich ja mal eben nach Hause fahren. Ich sage, ja, wo wohnst du denn? Ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn und nachher komme ich nicht wieder zurück. Und dann, ja, ist immer nur geradeaus, sagt er, immer nur geradeaus. Ja, und dann immer geradeaus und dann rechts und dann links und rechts und links. Aber immer geradeaus. Und dann wieder mal geradeaus. Und wo so. Kommen wir her, aus Thüringen? Ja? Ob er aus Thüringen kam? Der aus Thüringen? Nee, das war ein Berliner. Ach so. Berlin war das. Und dann war ich natürlich völlig gescrewt da und er war zu Hause, war happy. Und dann bin ich zurückgefahren, habe mich natürlich völlig verfahren. Und es waren nur Besoffene und was weiß ich auf der Straße, konnte es auch keinen fragen. Und dann bin ich gefahren und gefahren und gefahren. Und dann am Taxenstand habe ich dann mal angehalten. Ich sag so, ich weiß noch nicht mal genau die Straße, ich weiß noch, ob das Hotel heißt. So und so. Ja, sagt der Mädchen, guck mal, dreh dich mal um, da ist dein Hotel. Also mein Orientierungssinn war dann trotzdem nicht ganz so schlecht. Aber ich bin stundenlang erstmal gefahren, um da auf diesen Punkt wiederzukommen. Auch nicht schlecht. Ja, nee, ich hatte meine einzige wirklich dauerhafte Verirrung war da, wo ich irgendwie meine Zwischenprüfung von der Lehre gemacht habe. Da habe ich irgendwie in so einer Jugendherberge 3 Tage übernachtet. Und zwischen dieser Jugendherberge und der Stelle, wo die Prüfung war, lagen 250, 300 Meter. Die ich mit dem Motorrad gefahren bin. Ankam ich auch immer. Nur ich habe den Weg zu dieser blöden Jugendherberge nicht zurückgefunden. Ich bin dann irgendwie stundenlang durch diese blöde Stadt gefahren. Irgendwann kam ich zu einer Tankstelle, von der aus ich dann schlussendlich den Weg gefunden habe. Ja. Und dann musst du mal nach Regensburg fahren. Das ist eigentlich eine wunderschöne Stadt, aber die Altstadt, das sieht so ziemlich jedes zweite Haus gleich aus. Uah. Ja, und das Schlimme ist, dass die Häuser, Buchten und die Gebäude so hoch und eng sind, dass man da sich nicht mal mehr auf den GPS verlassen kann. Das funktioniert da einfach schlicht nicht. Mhm. Ungünstig. Super. Ja, ich bin mal irgendwann im Hunsrück mit dem Auto und einem Freund durch die Gegend gefahren. Auf dem Freund oder mit dem Auto? Mit dem oder Auto beides. Auf dem Freund. Und es war so, ich weiß nicht, wann das war, es muss irgendwie knapp vor 2000 gewesen sein, irgendwas zwischen 97 und 2000. Und wir fuhren mit Navigationsgerät in diesen Ort rein und er war der Meinung, aus diesem Ort geht's auf der anderen Seite wieder raus. Er sei da schon mal gewesen. Und es ist egal, dass jetzt das Navigation... Das ist ja schon eine logische Annahme. Das ist, wenn man auf der einen Seite in den Ort reinfährt, mal auf der anderen wieder rauskommt. Nee, es war ein Sackdorf. Das ist ein Sackdorf. Das klingt unanständig. Nein, das ist aber nicht unanständig. Sackdörfer sind Orte, die auf Kuppen liegen oder an Flussschleifen oder sonst irgendwas. Mhm. Wo halt auf der anderen Seite ein Bruch ist oder halt Fluss und keiner der Meinung war, ja, bauen wir jetzt mal eine Brücke hin. Also ich kenne ja Sackbahnhöfe. Aber nee, Sackdörfer. So ein Sackbahnhof ist mal was anderes, das nennt sich auch Bordell. Nee, das ist wieder was anderes. Das nennt sich Bordell. Ja, aber ein Sackbahnhof ist da, wo die ganzen Leute mit Säcke reingehen. Nee, das ist der Bundestag, das ist wieder was anderes. Ach so, richtig. Das, was ihr meint, ist die Post und das Verteilzentrum. Ich bin mal mit meinem Vater und meiner Schwester, wir wollten zur Insel Pöhl. Und dann haben wir gedacht, ja, zur Insel Pöhl, da waren zwei Schilder, aber die waren sehr unkenntlich, wussten wir auch nicht mehr richtig und wir hatten uns völlig verfranst irgendwie. Und dann sind wir gefahren und gefahren, da habe ich gedacht, naja, eine Insel, da muss ja über eine Brücke oder irgendwie sowas, wenn das eine Insel ist. Und dann sind wir weitergefahren und wussten gar nicht mehr, wo wir waren. Dann haben wir Schulkinder gefragt, sag mal, wir wollen zur Insel Pöhl. Und da hat sich halt totgelacht, ja, da sind sie ja drauf. Und da sagt mein Vater dann ganz trocken, wie sind wir darauf gekommen? Konnte ich leider auch nicht beantworten. Ja, es war Betrug, es war eigentlich eine Halbinsel. So ungefähr, ja. Nee, es war eine kleine Brücke, aber die war so klein, die haben wir gar nicht mitgekriegt. Oh, nicht schlecht. Ja, nee, auf jeden Fall standen wir dann im Hunsrück irgendwie in diesem Dorf und er war immer noch der Meinung, es muss eine Straße rausgeben und fuhr irgendwie dann in irgendeinen Feldweg rein und meinte, der da hinten, dann kommen wir halt da hinten wieder auf der Straße. Ja, schlussendlich standen wir dann mit diesem Auto in irgendeiner Matschpfütze und das Auto versackte langsam. Das ist auch immer wieder schön. So Sumpfgebietartiges Gelände. Ja, dann durfte ich dann erstmal den nächsten Traktor besitzenden Bauern irgendwie ansprechen, ob er vielleicht mal ganz kurz diesen Audi da hinten rausziehen könnte. Ja, dann hat es wieder nicht zum Quattro gereicht. Das war wieder der gehbehinderte, ne? Freund, der kam nicht mal mehr aus dem Auto raus. Oh. Er hat öfter so Situationen gehabt. Ja, ich bin mal mit einem Typen gefahren, den hatte ich kennengelernt, da war ich 19 und ich lebte in Lübeck und der in Hamburg. Und dann hat er gesagt, ja, ich lade dich ein in ein schönes Restaurant in Hamburg. Und ja, ich habe ihm vertraut. Und dann sind wir gefahren. Es war abends schon dunkel und nur durch den Wald. Immer nur durch den Wald. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, jetzt hat er dich hier. Ja, und irgendwann, aber ich weiß nicht, wie lange wir durch diesen blöden Wald gefahren sind, kam dann das Waldrestaurant im Klövenstehen tatsächlich. Da war ja erleichtert. Vermeintlich einem Verbrecher aufsitzen, auch nicht schlicht. Ja. Schwitzt man wahrscheinlich auch ganz schön. Ja, nee, also ich bin ja unter dem Aspekt großgezogen worden, wer dich klaut, bringt dich wieder. Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Und bring dich wieder und leg noch was drauf. Ja, ja. Oder aber die Variante war, wer dich mitnimmt, ist froh, wenn er dich an der nächsten Straßenecke wieder rauslässt. Ja. Also wer mich abnimmt, der bringt mich sowieso am nächsten Morgen wieder zurück. Und sagen wir so, mit diesem Selbstbewusstsein bin ich auch durch die Welt gegangen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich jeden, der mir irgendwie krumm hätte kommen wollen, erstmal an den Kopf geschmissen hätte. Du bist dir sicher, dass du das willst? Du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Wahrscheinlich hätten die tatsächlich Angst vor mir gekriegt, nehme ich an. Aber das willst du nicht wirklich. Passiert. Ah du, natürlich will ich das nicht, aber ich hätte trotzdem... Nein, ich meine jetzt so als ersten Satz, das willst du nicht wirklich. Ja, genau. Und dann noch so ein Lachen von irgendeinem verrückten Professor oder so Frankenstein. Ja, oder so. Ja, es war so meine zweite Idee, weil wenn man verrückter als jeder Verrückte wirkt, dann kriegt er Angst. Also ich hoffe weiterhin, dass es mir nie passieren wird, dass ich es mal ausprobieren muss. Aber ich verspreche heute noch hoch und heilig, wenn ich mal in irgendeine komische Situation reinkomme, dann sage ich dem, bist du dir sicher, dass du das willst? Dann berichtest du uns hinterher davon. Dann kriegst du mal, dass ich da rauskomme, dann berichte ich davon. Wenn sie das noch kann, dann ja. Naja, die bringen mich das ja wieder. Das setzen wir ja voraus. Die bringen mich ja wieder. Das war ja Grundannahme. Genau, und das haben die Eltern immer erzählt und damit muss das ja stimmen, ne? Natürlich, weil meine Eltern... Eltern erzählen ja keinen Mist. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir es fast geschafft, 20 Minuten mit Unsinnreden zu verbringen. Wollen wir noch zum Schluss irgendwas spielen? Nö. Stadt, Land, Fluss vielleicht? Oh, oh nö, da reicht es. Wir haben noch 6 Minuten. Ach, 7. Challenge accepted. Ja, gut, eine können wir ja machen, dann reden wir noch ein bisschen Unsinn und dann okay, dann also der einzige außer uns im Chat, dann gibt man Buchstaben vor. Genau, weil wir haben ja nur einen außer unserem Chat und dann kann der uns. Ja, was spielen wir denn? Ja, aber ein paar Kategorien auch. Ach so, ja, stimmt. Stadt, Land, Beruf, Tier. Ich mach das, ich denke mir das einfach aus, weil ich habe keinen Bock mehr, das aufzuschreiben. Du kannst so schnell dir das irgendwie im Kopf, ja. Ja, ich kann ja improvisieren, wisst ihr ja. Dann nehmen wir noch die Zeitangabe. Zeitangabe hier für Berlin. Wusste ich, dass das kommt. Zur Not würde noch ein Wort hinpassen. Nö, gut. Ist ja nicht mehr so lange. Also, hier, unser lieber Chat, einen Buchstaben für uns bitte. Es bleibt dabei. Und jetzt ist der Stream zusammengebrochen. Ich guck mal. Ich bin heute Optimist. Nö, es streamt. Es strömt? Es strömt. Ein Wer Kuh. Sagt Kuh. Ein Kuh, sehr schön. Ein Kuh. Ja. Ich bin völlig ratlos. Stopp! Darf ich das jetzt noch schreiben? Na, wenn du es angefangen hast, ja. Ja. Ein langes Wort. So, ich habe noch nicht nachgedacht, aber ich krieg das ja hin. Ja, denn René, was hast du für eine Stadt? Genau, deswegen sagst du als erstes. Quebec. Quedlinburg habe ich. Habe ich auch. Quedlinburg. Mist. Bei Land habe ich jetzt einfach mal optimistisch Queensland aufgeschrieben. Ja, habe ich auch. Na. Ich hab da Korea, das ist so das kleine friedliche Land, was in Asien niemand interessiert, weil es ist. Korea. Aber um René nochmal die Chance zu geben, wie spontan er ist, dein Beruf ist? Quarantänefachmann. Das ist kein Beruf, kein anerkannter. Ich hab da Quassierer. Ich hab Quallenzüchter. Ich hab das ein anerkannter Beruf. Mein gibt's wirklich, den Questor. Mein Tier ist die Qualle natürlich. Meins auch. Stimmt, da hätte man drauf kommen können, Mist. Da habe ich was anderes, warte mal. Da habe ich. Ohne Google? Ja, ohne, warte mal, lass mich mal überlegen. Da habe ich Quentin, weil es gibt bestimmte Haustiere, die Quentin heißen. Genau. Und für Bärlein habe ich die Quebec-Zeit genommen. Sounds legit. Da habe ich die Qual, weil eine Qual ist ziemlich lange. Ich dachte, die Queensland-Zeit. Nee, eine Qual kann ziemlich lange sein. Da dachte ich mir, so eine Qual lang. Ich habe quasi jetzt. Quasi. Schön. Wann machen wir Schluss? Sind wir bald da? Ich würde sagen, wir machen Schluss. Mir tut jetzt der Rücken echt so weh. Ja, mir tut auch der Rücken weh. Mir tut auch die Zunge weh vom vielen Reden. Weil du heute eigentlich relativ still warst für deine Verhältnisse, ne? Ja, für meine Verhältnisse. Ich habe wenig Cola getrunken. Ich habe nur eine halbe Flasche Cola intus. Also Afri-Cola halt, aber Cola. Keine Schleichwerbung, oder werden wir da jetzt... Was ist weiß und wurde gerade von René runtergeräumt? Der Kühlschrank? Ja, der Kühlschrank. Oh Mann. Jetzt dachte ich, ihr wisst ja, was ich hier in meinem Zimmer ab und zu mal mache. Nämlich Papier von meinem Schreibtisch tun. Wir beobachten dich. Ja, ich dachte mir das schon. René, hältst du die Endansprache? Ja, wir und vor allem auch ich, weil ich bin ja der Liebste von uns allen. Du im Besonderen? Ich insbesondere. Im Speziellen. Bedanke mich für die rege Teilsamkeit, also Teilsamkeit, ist ein deutsches Wort. Für die rege Teilsamkeit im Chat und die noch regere Teilsamkeit bei uns hier in Skype. Ich bedanke mich bei Bärchenleinchen. Ja, danke auch. Ja, ich danke auch. Bei Spotti. Prost. Prost. Ja, Spotti, wie viele Promille hast du? Weißt du nicht, ne? Ich auch nicht. bei Angbor. Danke, Renate. Ja, HDGDL. Und bei zu guter Letzt, Jan. Last and least, bei Jan, alias Alex. Gute Nacht, John Boy. Billy Boy, musst du sagen. Und ich bedanke mich bei unseren hübschen Hörern. Zwischendurch waren es 4. Ich bin mir sicher, es waren zwischendrin mehr. Ja, es waren 10 zwischendrin. Ich habe geguckt, 10. Ja, ich bedanke mich bei allen. Es war eine sehr schöne Sendung. Wir haben ganz viele Spiele gespielt, von denen ich nach Koffeingenuss einfach nichts mehr weiß. Tut mir leid. Aber der Spotto hat Spaß gehabt. Ja, ich finde es gut. Und der Spotto hat Spaß gemacht. Und der Spotto hat jetzt ein bisschen was getrunken und wird morgen einen Kater haben. Nö. Nee, der Spotto ist ein bisschen Alkohol schon gewöhnt. Der Spotto hat schon oft Trinkspiele mitgemacht auf Partys oder auf. Und Privat. Davon erzählt er uns das nächste Mal. Und wir gehen jetzt alle schlafen. Schlaf. Tschüss. Tschüss. Das war Dissonanz. Das ist auch ein deutsches Wort.